Die Mathematik ist nur ein Beispiel. Für fast alle Gebiete seines universalen Denkhorizonts verspricht Leibniz, Neues und Revolutionäres erfinden oder entdecken zu können. So lasten also nicht nur die Dienstgeschäfte auf ihm, auch die vielen selbst auferlegten Aufgaben wachsen ihm über den Kopf. Die Belastungen nehmen ebenso zu wie die Ermahnungen seiner Freunde, längst Angekündigtes in die Tat umzusetzen. Die unbeantworteten Briefe stapeln sich auf seinem Schreibtisch, mehr als 30 sind keine Seltenheit. Auch an diesem 13. August ist der Stapel wieder gewaltig. Leibniz wirkt, als werde er von der eigenen Produktivität gehetzt, ständig hin und her gerissen zwischen unfertigen, liegengebliebenen Projekten und einer Fülle neuer Einfälle und Ideen. So wird das Oszillieren zwischen den zwei Hauptbetätigungsfeldern, dem Fürstenhof und der Gelehrtenrepublik, zu einer lähmenden Zerreißprobe, die seine Gesundheit zunehmend belastet, immer bedrohlicher wird und schließlich in einen Teufelskreis führt. Der wachsende Arbeitsdruck zehrt an seinen Kräften. Aus Angst vor ihrem Schwinden beeilt er sich, das Vorgenommene zu vollenden, was den Druck umso mehr erhöht und ihn weiter schwächt. Der Zusammenhang zwischen der arbeitsbedingten Überforderung und seinem instabilen Gesundheitszustand ist ihm selbst nicht verborgen geblieben. Hat er doch im März seinem Freund Thomas Burnett of Camney angekündigt, er werde seine fest umrissenen Pläne zu Ende bringen, wenn der Tod ihm noch Zeit lasse. Als Gegenleistung wolle er dem Tod versprechen, nichts Neues mehr anzufangen, auch wenn er durch diesen Vertrag einen großen Aufschub erhalte. Seitdem hat Leibniz den Pakt mit dem Tod jedoch wiederholt gebrochen. Aber der Wahnsinn hat Methode. Statt auf seine Ärzte zu hören, therapiert sich Leibniz lieber selbst. Und zwar auf ganz spezielle Weise. Wasserkünste in Herrenhausen. Leibniz' Selbsttherapie ist so einfach wie gravierend zugleich. Er begibt sich noch tiefer in den Teufelskreis, um ihn zu durchbrechen. Zu viel Arbeit mit noch mehr Arbeit zu bekämpfen, ist ein, heute wie damals, durchaus gängiges Handlungsmuster, das viele anwenden, um sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Oft spielt das Verhältnis zur Zeit dabei eine entscheidende Rolle, so auch bei Leibniz. Sein Tagebuch soll ihm helfen, die Zeit effektiv zu nutzen. Ein Teil des Lebens geht verloren, wenn eine Stunde vertan wird. Pars vitae, quoties perditur hora perit. Johann Georg Eckhart hat diesen Spruch nicht umsonst auf Leibniz' Sarg setzen lassen. Und so macht sich Leibniz, nachdem er die Schreiben von Magliabecchi und Marchetti gelesen hat, umgehend auf den Weg zum Kammerpräsidenten Friedrich Wilhelm von Schlitz, genannt von Görz, einem der ranghöchsten Beamten in Hannover, um ihn in einer wichtigen Angelegenheit zu sprechen. Es geht um die Verbesserung der Wasserspiele in der Gartenanlage um das Schloss Herrenhausen, die Sommerresidenz der Kurfürstenfamilie. Nach dem Vorbild der Gartenanlage von Versailles und der Villa d'Este bei Rom soll der Herrenhäuser Garten als Kulisse höfischer Feste und Lustbarkeiten prachtvoll ausgebaut werden. Bereits eingerichtet wurden eine große Kaskade, eine Grotte sowie ein Gartentheater. Und seit 1694 wird an einem geräumigen Galeriegebäude gearbeitet, das den Charakter eines Lustschlosses, Maison de Plaisance, annehmen soll. Ausgeklügelte Wasserspiele, Bäche, Brunnen und imposante Wasserfontänen sollen zum Bemühen des hannoverschen Hofes beitragen, zu den glanzvollsten Fürstenhöfen Deutschlands gezählt zu werden. Den Auftrag, daran mitzuwirken, hat Leibniz dankbar von seinem Dienstherrn Kurfürst Ernst August entgegengenommen. Seine vorrangige Aufgabe ist es, an der Entwicklung eines Systems mitzuwirken, das Wasser mit ausreichend hohem Druck in die Gartenanlage befördert, um die Fontänen und Springwerke zu betreiben. Aus den Niederlanden sind gerade zwei Spezialisten für Fragen zu Hydraulik und Wassertransport eingetroffen. Bernhard Schotanus van Steringa aus Leeuwarden und Balthasar van Pölwick aus Amsterdam. Zunächst bespricht Leibniz mit dem Kammerpräsidenten die Vorschläge der holländischen Experten. Anschließend fährt er mit den beiden Gästen nach Herrenhausen, um mit ihnen das Gelände zu erkunden. Kurz darauf stößt auch der Kammerpräsident hinzu. Schotanus und Pöllwig plädieren für den Einsatz windgetriebener Mühlen. Ihr Vorschlag ist es, Wasser aus der Leine durch Windkraft auf einen Graben zu heben und zum Schloss zu fördern. Dort soll das Wasser dann durch ein mit Pferdekraft betriebenes Pumpwerk in ein hochgelegenes Becken gehoben werden, damit es die entsprechende Fallhöhe hat, um anschließend die Pumpen für Fontäne und Springbrunnen betreiben zu können. Leibniz wendet ein, dass der Wind dafür kaum ausreiche und die Nutzung von Pferden zu kostspielig sei. Stattdessen bringt er seine Idee ins Spiel, das Wasser mit Hilfe eines Kanals nach Herrenhausen und auf das Wasserrad zu befördern, das die Pumpen im Garten betreiben soll. Einige Tage zuvor hatte sich bereits gegenüber dem Generalfeldzeugmeister Andreas Dumont für den Bau eines Kanals von der Leine bis zum Schlossgarten ausgesprochen. Der Flussverkehr in der Leine bliebe ungestört, zudem könnte das Wasser, bevor es in die Leine zurückströmt, auch in andere Bereiche des Gartens fließen, über Kanäle, die überdies als Transportwege oder für Gondelfahrten oder nächtliche Illuminationen genutzt werden könnten. Wieder einmal versucht Leibniz, verschiedene Interessen miteinander zu verbinden, ein technisches Problem zu lösen und dabei zugleich die Vergnügungslust der Venedig begeisterten Hofgesellschaft zu bedienen. Wie beim Harzprojekt geht es auch hier um praktische Weltverbesserung, wenn auch nur für die sehr begrenzte Spielwelt barocker Machtinszenierung. Erstaunlich, was Leibniz an diesem Montag alles anpackt. Noch ist nicht einmal der Vormittag vorbei und er ist vor lauter Tatendrang kaum zu bremsen. Sommerliche Plaudereien. Um die Mittagszeit trifft er in Herrenhausen auch die dortige Hausherrin, Sophie von Braunschweig-Lüneburg, Kurfürstin von Hannover. Den 16 Jahre jüngeren Leibniz schätzt die Gemahlin von Ernst August sehr. Zwischen dem Universalgelehrten und der Lokalfürstin hat sich im Laufe der letzten Jahre eine enge Freundschaft herausgebildet. Wann immer sich eine Gelegenheit bietet, treffen sich beide zum Gespräch über Politik, Nachrichten aus aller Welt und Hofklatsch, aber auch über Wissenschaft und Philosophie. Seit Leibniz' Reise nach Süddeutschland, Österreich und Italien tauschen sie regelmäßig Briefe aus, wenn sie nicht am selben Ort sind. Leibniz bewundert den Scharfsinn der Kurfürstin. Sophie findet Vergnügen an Leibniz' gelehrten Ausführungen und genießt es, dass er die höfischen Umgangsformen nicht nur meisterlich beherrscht, sondern sich ebenso wie sie zuweilen mit viel Ironie und Spott darüber hinwegzusetzen weiß. Gelegentlich flanieren sie zusammen auf den weitläufigen Gartenwegen in Herrenhausen oder treffen sich mit anderen zum geselligen Beisammensein. Vor 4 Jahren soll Leibniz dabei den zu Gast weilenden Karl August von Alvensleben aufgefordert haben, im Garten 2 vollkommen identische Blätter zu finden. Dies gelang ihm nicht, was Leibniz als Beispiel für die unverwechselbare Individualität alles Lebendigen interpretierte. Heute jedoch sind keine Gartenplaudereien angesagt. Sophie empfängt Leibniz in ihrem neu errichteten, reich ornamentierten Spiegelkabinett. Vielleicht, wie so oft, mit einer Stickerei beschäftigt. In Herrenhausen ist das höfische Zeremoniell gelockert. In den Wohnräumen der Kurfürstin öffnen sich Nischen für freien Meinungsaustausch. Hier braucht man die Zensur von Staat und Kirche nicht zu fürchten. Im Innenraum der Macht lassen sich deren Zwänge wenigstens zeitweilig aufheben. Heute etwa stehen Gedanken im Raum, die den vorherrschenden Ansichten der christlichen Kirche widersprechen. Sie stammen aus einem Brief, den Sophie Leibniz zu lesen gibt. Geschrieben hat ihn Sophies Nichte aus Frankreich, die Herzogin Elisabeth Charlotte von Orléans. Die Verfasserin des Briefes, auch Liselotte von der Pfalz genannt, ist seit 1671 mit Herzog Philipp von Orléans, dem Bruder Ludwigs des 14. verheiratet. Die meiste Zeit des Jahres lebt sie im Schloss von Versailles. Sie gilt als freigeistig und nimmt kein Blatt vor den Mund. In den Briefen an ihre Tante äußert sie sich oft kritisch über das verlogene Treiben unter den Günstlingen und Höflingen im Schatten des Sonnenkönigs. Von ihrem Mann entfremdet, zum müßigen Dauervergnügen im goldenen Käfig des Hofes verdammt, verbringt sie ihre Zeit häufig mit ausgedehnten Jagdunternehmungen. In der Kutsche vertreibt sie sich die Zeit zuweilen mit anregender Lektüre. Elisabeth Charlotte von Orléans, auf hohem Niveau unglücklich, sucht Trost im Lesen und Nachdenken. In diesem Sommer liest sie erneut auch das Buch Trost der Weisheit, Consolatio Philosophiae, des spätantiken römischen Philosophen Anicius Manlius Severinus Boetius, und zwar in der deutschen Ausgabe von 1667, die ihr Franziskus Mercurius van Helmont, einer der Übersetzer, bereits vor 25 Jahren geschenkt hat. Auch nimmt sie in diesen Tagen weitere Schriften Helmonts zur Hand. Helmont ist ein vielseitiger Gelehrter und Theologe, ein kirchlich ungebundener Freigeist, der sich auch mit Mystik und Geheimwissenschaft befasst und sich mit Alchemie, Hermetik, Theosophie und der jüdischen Geheimlehre der Kabbalah auskennt. Der intellektuelle Querdenker, 1614 im flämischen Vilvorde geboren, ist inzwischen ein bekennender Quäker. Nebenbei beschäftigt er sich mit der Goldmacherkunst. Im Zentrum seiner theosophischen Philosophie steht die Reinkarnationslehre, der zufolge die Seele eines Menschen nach dessen Tod in einen anderen Körper übergeht. Den von der Kirche verfolgten und der Inquisition entronnenen Gelehrten traf Leibniz 1671 in Mainz. Wie Leibniz ist auch Helmont ein Rolling Stone, der rastlos zwischen wissenschaftlichen Zirkeln und politischen Höfen Europas pendelt. Helmonts philosophische und mystische Schriften, etwa eine Abhandlung über die Hölle oder ein Buch über Schöpfung und Apokalypse, Seder Olam, konnten nach Leibniz' Auffassung einen normalen Theologen in Wut versetzen. Sie sind auch Kurfürstin Sophie bekannt. Als ihr literarischer Vorkoster hat Leibniz sie für sie gelesen und begutachtet. Sophie, die unbequeme Denker schätzt, hatte Helmont bereits im März zu gemeinsamen Unterredungen mit Leibniz nach Hannover eingeladen. Zu dritt wurden viele Gespräche geführt, zu Leibniz' Missvergnügen häufig schon ab 9 Uhr morgens. Als Kurfürstin Sophie davon erfährt, dass ihre Nichte Elisabeth Charlotte sich mit den helmontischen Lehren beschäftigt, fordert sie sie auf, ihr zu schreiben, was sie davon halte. Beide Fürstinnen sind eher skeptisch gegenüber den Spekulationen des eigenwilligen Gelehrten, schätzen aber seine positive Ausstrahlung ebenso wie seine demonstrativ zur Schau getragene gelassene Zufriedenheit. Und sie möchten nur zu gerne hinter das Geheimnis dieser tiefen, entspannten Gemütsruhe kommen. Als Elisabeth Charlottes Brief mit ihren Ansichten zu Helmont in Herrenhausen eintrifft, befindet sich der greise Sonderling selbst gerade dort. Immer noch ist der inzwischen 82-Jährige rüstig, scheut weite Reisen nicht und ist dieses Jahr nun schon zum 2. Mal in Hannover. Helmont ist jedoch nicht zugegen, als Sophie Leibniz die Post ihrer Nichte überreicht. Sie möchte, dass Leibniz sich erst einmal eigene Gedanken zu dem Brief aus Frankreich macht, bevor Helmont in das Gespräch einbezogen wird. Leibniz liest das Schreiben in Gegenwart der Kurfürstin und fertigt sich sogleich einen Auszug daraus an. Monsieur Helmonts Meinung, so beginnt der Auszug des Briefes von Elisabeth Charlotte, will mir nicht recht in Kopf, denn ich kann nicht begreifen, was Seele ist und wie sie zu einem anderen Leib kann kommen. Helmonts Seelenwanderungslehre kann die Herzogin also nicht nachvollziehen. Stattdessen glaubt sie, dass wir uns nach dem Tod wieder in jene Elemente auflösen, aus denen wir hervorgegangen sind. Und dass das, was von uns übrig bleibt, erneut den Pflanzen oder Kreaturen zur Nahrung dient. Nicht die Natur, sondern allein die Gnade Gottes könne die Seele unsterblich machen. Ebenso wenig hält Elisabeth Charlotte es für möglich, Gottes Gerechtigkeit aus den Vorstellungen der Menschen abzuleiten. Auch die Vorstellung der Erbsünde will ihr nicht einleuchten. Warum sei der Blindgeborene mit Blindheit bestraft worden, obwohl weder er noch sein Vater gesündigt hätten? Johannes, Kapitel 9, Vers 2. Sophies Nichte am Versailler Hof hinterfragt also nicht nur die aus offizieller Sicht der Kirche abseitige Reinkarnationslehre, sondern mit ihrer Kritik an der Erbsündenlehre zugleich zentrale Glaubenssätze eben jener Kirche. Für Leibniz sind Helmonts Ansichten und deren Kommentierung durch die Herzogin ein willkommener Anlass, noch einmal seine eigenen Auffassungen zu diesen Fragen darzulegen. In einer ersten Stellungnahme, die er am nächsten Tag für die Kurfürstin aufsetzt, geht er ausführlich auf den Einwand Elisabeth Charlottes ein, göttliches Tun oder Lassen sei nicht nach menschlichen Maßstäben zu beurteilen. Nicht nur gebe es Wahrheiten, etwa in der Mathematik, die für Mensch und Gott gleichermaßen ewig und unveränderlich seien. Hinzu komme, dass der Mensch aufgrund seines begrenzten Verstandes die Dinge nicht vollständig überschauen könne. Hätten wir Gottes Überblick, würden wir überall dort, wo wir jetzt nur Chaos und Unordnung sehen, Gerechtigkeit, Ordnung und Schönheit erblicken. Für Leibniz scheint es also ein leichtes zu sein, sowohl die Lehren Helmonts als auch die Bedenken diesen gegenüber im eigenen philosophischen System göttlich garantierter harmonischer Weltordnung einzubinden. Doch wie ist es mit der Wiedergeburt? Die Wiedererweckung der Fliegen. Mit der Erörterung dieser Thematik rücken Fragen nach Leben, Sterben und Tod in den Mittelpunkt dieses Nachmittags. Leibniz kann den Einwand der Herzogin nachvollziehen, die menschliche Seele scheine ohne die Zutat göttlicher Gnade sterblich zu sein. Bei näherem Hinsehen jedoch, wendet Leibniz ein, erkenne man, dass aus der Verstreuung der Teile unseres Körpers die Zerstörung der Seele nicht folge. Ein Jahr zuvor hatte sich Leibniz in der Abhandlung »Système nouveau de la nature et de la communication des substances« »Neues System der Natur und des Verkehrs der Substanzen« ausführlich zu diesem Themenkomplex geäußert. Der im Harz entstandene »Discours de métaphysique« war unveröffentlicht geblieben. Auf Leibniz' Briefe hatte Arnaud irgendwann nicht mehr geantwortet. Nun aber lag mit dem System Nouveau erstmals die Leibniz'sche Metaphysik in weiterentwickelter Form gedruckt der Öffentlichkeit vor. Die Auseinandersetzung mit Sophie, Elisabeth Charlotte und Helmont gibt ihm nun in diesen Sommermonaten Gelegenheit, seine Argumente ein weiteres Mal zu schärfen und zu präzisieren. Wie Helmont glaubt Leibniz an die Unsterblichkeit der Seele, aber nicht an einen Übergang der Seele auf einen anderen Körper. Beim Tode, so Leibniz, blieben Körper und Seele zusammen. Ihm zufolge bedeutet der Tod nicht das Ende eines Individuums, sondern nur eine Minimierung seiner Größe, eine Reduktion seiner Teile auf ein unendlich kleines Maß. Es existiert weiter, nur unsichtbar für die menschlichen Sinne, genauso wie vor der Geburt. Geburt und Tod sind demnach keine Anfangs- und Endpunkte, sondern lediglich Momente des Übergangs, in denen sich das Lebewesen ausfaltet und vergrößert, beziehungsweise wieder zusammenzieht und kleiner wird. Einmal von Gott erschaffen, kann jedes Individuum nur durch ihn wieder vernichtet werden. Bis dahin wird es nicht vergehen, sondern nur verschiedene Phasen der Umwandlung durchlaufen, so wie eine Schlange sich mehrmals häutet, eine Raupe sich in einen Schmetterling verwandelt oder Larven zu Fliegen werden. Leibniz sieht darin einen weiteren Beleg dafür, dass die Natur keine Sprünge macht. Nur sei der Tod gewöhnlich zu heftig, als dass man die plötzliche Schrumpfung wie beim langsamen Wachstum in ihren Einzelheiten verfolgen könne. Grundsätzlich gelte aber auch hier das Prinzip der Gleichförmigkeit aller Naturvorgänge. Somit lässt sich auch der Zeitpunkt des Todes kaum exakt bestimmen. Einfache Lebewesen verharrten oft längere Zeit an dieser Schwelle zwischen sichtbarer und unsichtbarer Bewegung. Und genau an dieser Stelle taucht, wie aus dem Nichts, eine alte Bekannte wieder auf. Leibniz nennt hierfür im System Nouveau als Beispiel die Wiedererweckung ertränkter Fliegen. Sie würden nämlich wieder anfangen, sich zu bewegen, wenn man sie mit pulverisierter Kreide bedecke. Leibniz kennt dazu viele Beispiele aus der Literatur. Robert Hooke, den er im Frühjahr 1673 in London getroffen hat, berichtet in seiner Micrographia 1667 über Fliegen, die bei Kälte erstarrt sind oder in Flüssigkeiten ertrunken zu sein scheinen, sich später aber, wenn man sie aufwärmt oder in der Sonne trocknet, wieder quicklebendig bewegen. Leibniz rettet also, so könnte man sagen, nicht bloß die Seele vor ihrem Untergang, sondern das ihr zugehörige Lebewesen gleich mit. Insofern bedarf es auch nicht, wie Elisabeth Charlotte in ihrem Brief suggeriert, eines außerordentlichen göttlichen Gnadenaktes, um die Seele zu erhalten. Alles geschieht auf natürliche Weise. Wenngleich Seele und Körper der Leibnizschen Auffassung nach nicht direkt miteinander in Verbindung stehen, dauert doch ihre Einheit im Lebewesen, davon ist Leibniz überzeugt, über dessen Tod hinaus fort. Ein Tod, der keiner ist. Diese schöne Paradoxie hat für Leibniz nicht bloß eine philosophisch-theoretische, sondern für sein eigenes Leben auch eine ganz konkrete Bedeutung. Sie hilft ihm, besser mit der eigenen Lebenskrise zurechtzukommen. So widmet er sich in einer Zeit, in der er sich selbst von Krankheit und Tod bedroht sieht, vermehrt metaphysischen Reflexionen über Geburt, Leben und Tod. Auf höchstem Niveau abstrakter Argumentation spiegelt sich das wider, was er gerade am eigenen Leib zu spüren scheint, nämlich das Schwinden seiner Gesundheit und Arbeitskraft. Mit anderen Worten, auf dem Höhepunkt der Schaffenskrise erreicht auch seine Philosophie des Seins und des Lebens ihren vorläufigen Höhepunkt. Einmal mehr muss Leibniz erfahren, dass schlechte Dinge auch ihre gute Seite haben können. Es gibt nichts Totes in der Welt. Noch am selben Tag spricht Leibniz mit Helmont, beschreibt ihm die von Elisabeth Charlotte geäußerten Einwände und notiert sich Helmonts Antworten. 3 Tage später trifft er sich wieder mit Sophie in ihrem Herrenhäuser Kabinettzimmer, schildert ihr die Antworten Helmonts und übergibt ihr entsprechende Notizen, die sie für ihr Rückschreiben an die Herzogin verwenden kann. Eine Abschrift davon behält er für sich. Auf diese Weise entwickelt sich ein bis in den Herbst andauerndes Vierecksgespräch zwischen Sophie, Elisabeth Charlotte, Leibniz und Helmont. Darin fungiert Leibniz als Scharnier, als dialogische Schnittstelle, auch wenn es ihm manchmal schwer fällt, Helmonts Ausführungen zu folgen. Mitunter, so schreibt er einmal, habe er in Gegenwart Helmonts die Feder in die Hand genommen und dessen Beweisführungen sowie seine eigenen Einwände punktsweise entwerfen wollen, aber gemeiniglich zuletzt nicht können. Unermüdlich vermittelt er Fragen und Antworten zwischen den dreien und lässt eigene Überlegungen mit einfließen. So entsteht ein einzigartiger Diskurszusammenhang, der uns tiefe Einblicke in das intellektuelle Leben der Barockzeit an der Schwelle zur Frühaufklärung gewährt. Aus Leibniz' Darlegungen ergibt sich der Schluss, dass nicht nur Menschen, sondern auch Tiere nicht wirklich sterben. Der Herzogin Elisabeth Charlotte gefällt dieser Gedanke außerordentlich gut, kommen ihr doch sogleich ihre geliebten Schoßhündchen in den Sinn, die in den endlosen Stunden höfischer Langeweile für willkommene Abwechslung sorgen. »Dass die Tier nicht ganz absterben, tröst mich sehr vor meine liebe Hündgens.« »Tröstet mich sehr«, das klingt nach Boetius' Motiv des Trostspendens durch Philosophie. Für Leibniz jedenfalls folgt aus all dem, dass es in der Natur nichts wirklich Totes gibt. Die Annahme sieht er vor allem in den ihm bestens vertrauten Mikroskopieforschungen bestätigt. Mit Hilfe der Vergrößerungsgläser von Hooke, Swammerdam und Leeuwenhoek ist er schon vor vielen Jahren tief in bislang unbekannte Mikrokosmen eingedrungen und hat gesehen, wie sich Läuse oder Flöhe in riesige haarige Monster verwandelten und auch die harmlose Stubenfliege nun einem flugfähigen, stacheligen Ungetüm glich. Der durch Apparate erweiterte Blick gibt nach Leibniz' Auffassung auch Aufschluss darüber, wie das einzelne Leben sich entwickelt. Was sich unter den neuen Instrumenten zu erkennen gibt, bestärkt ihn in der Annahme, dass jedes Lebewesen schon im weiblichen Ei oder männlichen Samen in Miniaturform vorgebildet ist und sich bei der Geburt einfach nur auszuwickeln braucht. Er kehrt dann diesen Präformationsgedanken einfach um und überträgt ihn, wie bereits beschrieben, auf den Tod, der für ihn nichts anderes als der Startpunkt eines Einwicklungsprozesses ist, mit dem einzigen Unterschied zur Auswicklung, dass die Einwicklung nicht beobachtet werden kann. Im vergrößerten Sichtfeld der Mikroskopie werden Wassertropfen zu einem von winzigen Wesen wimmelnden Meer. Swammerdam beschreibt als einer der ersten die, erst später sogenannten, Bakterien. Selbst ein Sandkorn scheint eine ganze Welt in sich zu beherbergen. Kein Materieausschnitt ist zu klein, als dass er nicht einer Vielzahl lebendiger Kreaturen, mögen sie auch noch so winzig sein, Platz bieten kann. Leibniz spinnt diesen Gedankengang noch weiter. Jede dieser Welten trage weitere Welten mit zahllosen Kreaturen in sich. Ad infinitum. Für Leibniz besteht die Natur letztlich aus unendlich vielen ineinander verschachtelten Welten. Auch wenn sich diese Unendlichkeit nicht unter dem Mikroskop beobachten lässt, weil sinnliche Wahrnehmung letztlich begrenzt ist. Die Verschachtelung setzt sich auch in den Organen fort, von denen jeder Organismus unzählige in sich trägt, so dass das Lebendige praktisch niemals aufhört und immer nur Teile eines Organismus zerstört werden können, nie aber dieser selbst. Maschinen, die schreien. So weit, so gut. Wenn Tiere wie Menschen letztlich nicht sterben und die Seele des Menschen unsterblich ist, haben dann auch Tiere eine Seele? Bekanntlich verneinen Descartes und seine Anhänger diese Frage konsequent. Für die Kartesianer sind Tiere bloße Maschinen, künstliche Uhrwerke, wie Leibniz referiert, von Feuer und Wind getrieben, ohne alle Empfindung, so dass sie, wenn sie schreien, nicht mehr fühlen als eine Orgelpfeife. Leibniz' Naturphilosophie ist von Grund auf so angelegt, gerade diese Behauptung entschieden zu bestreiten. Und darin weiß er sich einig, sowohl mit Helmont als auch mit Sophie und Elisabeth Charlotte. Nicht nur Menschen verfügen Leibniz zufolge über Seelen, vielmehr sind sie für ihn überall in der Natur vorhanden, wenn auch in abgestufter und abgeschwächter Form. Was Leibniz gegenüber seinen adeligen Adressaten durchgängig als Seele bezeichnet, entspricht in seiner Metaphysik den einfachen, unteilbaren Substanzen, den beseelten Punkten, die jeweils auf ihre eigene Weise das ganze Universum in sich spiegeln und eine intrinsische Kraft besitzen. Darin unterscheidet sich Lebendiges von toter Materie. Insofern verfügen, folgt man der Leibnizschen Naturmetaphysik, auch Pflanzen und Tiere über Empfindung und damit eine Art Seele, zumindest in einfacher Form. In diesem Zusammenhang verwendet Leibniz den für ihn zentralen Begriff der Perzeption. Der Begriff meint jedoch mehr als bloße Wahrnehmung oder Empfindung. Vielmehr bezeichnet er den Zustand, in dem eine einfache Substanz oder Seele jeweils ihre gesamte Umwelt wahrnimmt und ausdrückt. Zugleich wohnt diesem Zustand ein Telos, ein zielgerichtetes Moment inne, nämlich ein Streben, Appetition, von einem Zustand in den nächsten überzugehen und eine damit verbundene stetige Unruhe. Hierin unterscheiden sich Mensch, Tier und Pflanze nicht grundsätzlich voneinander. Nur sind die Perzeptionen bei Letzteren weniger deutlich ausgeprägt als beim Menschen. Leibniz spricht von kleinen Perzeptionen, petite perception. Zwischen den Wahrnehmungsleistungen unterschiedlicher Lebensformen gibt es also nicht prinzipielle, sondern nur graduelle Unterschiede. Werden die Perzeptionsvorgänge hingegen reflektiert, also auf einer zweiten Ebene durch das Lebewesen selbst beobachtet, Leibniz nennt dies Aperzeption, können Bewusstsein und Gedächtnis entstehen. Darin liegt für Leibniz der eigentliche Unterschied des Menschen gegenüber Tieren und Pflanzen. Alle Lebewesen befinden sich demnach auf einer hierarchischen Stufenleiter der zunehmenden Perzeptionsleistung, die von der verworrenen Wahrnehmung niedriger Lebensformen bis zum selbstreflexiven Bewusstsein des Menschen reicht. Beim Menschen ist allerdings das Ende der Leiter noch nicht erreicht. Über ihm stehen die Engel, deren kognitive Kompetenz die menschliche Vernunft bei weitem übersteigt. Doch selbst auf dieser Stufe ist die Erkenntnisfähigkeit noch nicht voll ausgebildet. Allein in Gottes unendlichem Verstand erstrahlt die Vernunft in voller Leuchtkraft, haben Weisheit und Erkenntnis absolute Vollkommenheit erreicht. Autobiografische Rückblenden. Ist selbstreflexives Bewusstsein vorhanden? Können frühere und gegenwärtige Zustände zusammengeführt und mit Zukunftserwartungen verbunden werden? Damit ist eine wichtige Voraussetzung zur individuellen Selbstkonstitution erfüllt, ausgedrückt in der Selbstbezeichnung Ich und organisiert über Gedächtnisleistungen. Das lässt sich an Leibniz' eigenem Verhalten während der Krisenjahre 1695 und 1696 gut beobachten. Es ist die Zeit der intensiven Rückerinnerung. So stammen auch die meisten autobiografischen Zeugnisse aus jenen Jahren. In Briefen an befreundete Gelehrte lässt er nun immer wieder seine Kindheit und Jugend Revue passieren. Wiederholt tauchen dieselben Motive und Bilder auf. Der hochbegabte Junge als Autodidakt in der Bibliothek seines Vaters oder als Verfasser von Gedichten mit Hunderten von lateinischen Versen. Dabei steht vor allem eine Szene im Vordergrund. Der 15-jährige Leibniz durchwandert das nahe bei Leipzig gelegene Rosenthaler Wäldchen. Verzweifelt ringt der innerlich Zerrissene um eine Entscheidung zwischen alter und neuer Philosophie. Aristoteles oder Descartes? Scholastische oder mechanistische Naturwissenschaft, Logik und Begriffslehre oder Beobachtung und Experiment. Leibniz entscheidet sich für die neuen Lehren, ohne die alten jedoch zu verwerfen. Vielmehr will er beide miteinander verbinden. In den autobiografischen Rückblenden der Krisenzeit um 1696 setzt er die langjährige Entwicklung seiner eigenen Philosophie dramaturgisch geschickt in Szene, indem er sie in seiner Erinnerung auf einen zentralen Moment der Entscheidung zurückprojiziert und verdichtet. Der Philosoph am Scheideweg. Angesichts angeschlagener Gesundheit und anhaltender Schaffenskrise sucht Leibniz Selbstvergewisserung, indem er auf das eigene Leben zurückblickt. Wer weiß, was noch kommt. Latente Todesfurcht trägt dazu bei, dass er vorsorglich am eigenen Bild für seine Nachwelt mitwirkt. Und das mit Erfolg. Leibniz' Selbstbeschreibung wurde in späterer Zeit dankend aufgenommen, wie ein immer wieder abgedruckter Kupferstich von 1795 belegt, der den berühmten Philosophen im Moment jener Entscheidung unter einem Baum im Rosenthaler Hain liegend darstellt. In einer Zeit, in der jemand vermehrt über Geburt, Leben und Tod reflektiert und wie sie Leibniz gerade durchlebt, können die Grenzen zwischen dem Erlebten und Gelesenen, ob bewusst oder unbewusst, durchaus manchmal verschwimmen. So wird die im System Nouveau erwähnte Episode über die zum Leben erweckten Fliegen, die Leibniz aus der Literatur kennt, in einem Brief an Kurfürstin Sophie zu einem persönlichen Erlebnis. Als ich ein kleiner Junge war, machte es mir Freude zu sehen, wie ertrunkene Fliegen sich wieder belebten, wenn ich sie in Kreidestaub versenkte. Vielleicht hatte er als Knabe tatsächlich mehr Freude an der Wiederbelebung als am Töten von Fliegen. Inzwischen jedenfalls ist die Fliege zu einem engen Vertrauten der Leibnizschen Metaphysik geworden, mit einer tragenden Nebenrolle im Schauspiel der ewigen Wiederkehr von Werden und Vergehen. Verschwommene Unendlichkeiten. Erinnern und Vergessen spielen auch in der helmontischen Seelenwanderungstheorie eine zentrale Rolle. Dass man sich nicht erinnern könne, schon einmal gelebt zu haben, sei ein schlechter Trost, denn man behält nur, wie man stirbt, aber man weiß nichts von Wiederleben, so schreibt die Herzogin in ihrem Brief, den Leibniz am 13. August im Beisein der Kurfürstin kopiert. Zuvor war Elisabeth Charlotte noch deutlicher geworden. Mich deucht, dass es nicht der Mühe wert wäre, so oft wieder zu leben, um so oft zu sterben, denn man hat nur die Mühe zu leben davon, den Trost aber nicht, dass man nicht ganz abstirbt, denn weil man sich von nichts erinnern kann, ist es eben, als wenn man nicht gewesen wäre. Ohne aktive Erinnerung scheint die Sache also witzlos zu sein. Oder anders formuliert, ohne sie scheint Helmonts Seelenmigrationslehre nicht den Schwermut der Fürstinnen vertreiben, ihnen also keinen poetischen Trost spenden zu können. Leibniz sieht das nicht so. Der Kurfürstin und der Herzogin antwortet er, so halte doch dafür, dass alles, was uns einmal widerfähret, vor ewig der Seelen eingedrucket bleibe. Ob es gleich nicht jedes Mal einfälle. Gleich wie wir viel Dinge wissen, deren wir uns nicht erinnern, wenn man uns nicht ordentlich auf die Spur bringt oder eine besondere Ursache uns daran denken macht. Leibniz zufolge verschwinden also die Erinnerungen nicht mit dem Tod, vielmehr bleiben sie in den Seelen unmerklich vorhanden. Unser Gedächtnis, so Leibniz, sei in der Lage, mehr zu speichern, als wir aktiv abrufen können. Erinnerungen können unbemerkt in uns schlummern. Vieles nehmen wir unbewusst wahr. Leibniz zieht hier ausdrücklich eine Parallele zu den diffusen, kleinen Perzeptionen bei Tieren, Pflanzen und Mikroben. Als Schläfer, Bewusstloser oder Betäubter befindet sich der Mensch gewissermaßen auf der Stufe einfacher Lebensformen. Die ganze Welt liegt somit im graduellen Schlaf und erwacht in abgestufter Ordnung des Lebens allmählich aus diesem Schlummer. Den Begriff L'attourdissement hat Leibniz vermutlich direkt von Helmont übernommen. Nur wenn die Welt in Gott aufgehen würde, den Zustand göttlicher Vollkommenheit erreichen könnte, was sie aber nie tun wird, käme sie vollends zu klarem Verstand und wachem Bewusstsein. In Leibniz' Vorstellung ereignen sich die kleinen, unmerklichen Perzeptionen in ununterbrochener Folge. Sie hören also auch nicht auf, wenn wir in Ohnmacht fallen oder von tiefem Schlaf übermannt werden. So können während des Traums Vorstellungen einfließen, die nebensächlich wahrgenommen wurden oder bei einer schon lange zurückliegenden Gelegenheit unmerklich ins Gedächtnis gelangt sind. Ja, sie können durch den Traum sogar so verstärkt werden, dass plötzlich etwas in den Nahbereich unserer Wahrnehmung tritt, was uns vorher nie bewusst war. Dass es solche kleinen Perzeptionen tatsächlich geben muss, wird Leibniz später im berühmten Bild des Meeresrauschens, Bruit de la mer, zu veranschaulichen suchen. Das Getöse einer großen Welle wäre unhörbar, wenn nicht die vielen kleinen Wellen, aus denen sie sich zusammensetzt, jeweils wenigstens ein winziges, für den Menschen unhörbares Geräusch erzeugen würden. Wie das Hören funktioniert, damit beschäftigt sich Leibniz auch im Rahmen seiner naturwissenschaftlichen Experimente zu Akustik, Schall und Tonerzeugung im Ohr. Zudem ist er davon überzeugt, dass unsere verworrenen Perzeptionen das Ergebnis der Eindrücke sind, die aus dem gesamten Weltall auf uns einwirken, wenngleich sie uns nur wie Wellenbewegungen erreichen, die, aus der Ferne kommend, immer schwächer werden. Mit solchen Überlegungen hat Leibniz die Entstehung der Psychoanalyse, insbesondere der psychoanalytischen Traumtheorie im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, entscheidend mit beeinflusst. So etwa schreibt einer ihrer führenden Vertreter, Ludwig Binswanger, mit Bezug auf die Fernwirkung des Traums, der nach seiner Ansicht die Ereignisse des Kosmos als Wellen erfasst, so erscheint der Mensch eingebettet in das kosmische Geschehen, wovon er im Wachen wegen der stärkeren Reize der nächsten Umgebung weniger bemerkt als im Schlaf. Hier ist der Mensch, ich möchte sagen, wie ein lebendiger, beseelter Seismograph, in das Universum hineingestellt. Eine Vorstellung, die wir später insbesondere bei Plotin, bei dem Renaissance-Philosophen Campanella, bei Schelling, Carus, G.H. Schubert, Novalis, bei Fechner und Schopenhauer noch mehr oder weniger spiritualistisch-mystisch oder biologistisch-magisch ausgedeutet finden, während Leibniz ihr den konsequentesten und tiefsten, rein spiritualistisch-metaphysischen Ausdruck verliehen hat. Seelenwüsten. Trost scheinen die Herzogin und die Kurfürstin in den Herrenhäuser-Rundgesprächen, wie gesagt, nur bedingt gefunden zu haben. Helmont wird immer wieder Opfer ihres bissigen Spotts. Im Grunde aber beneiden sie den stets ausgeglichenen und vergnügten Greis. Leibniz hat oft Mühe, dessen Ausführungen zu folgen, die er teilweise anregend findet, teilweise für abstruses Geschwätz hält. Doch auch er bewundert, dass Helmont offensichtlich keine Angst vor dem Tod hat. Und fruchtbar sind diese Sommerdialoge allemal. Gemeinsam mit ihrer Tochter Sophie Charlotte, nunmehr Kurfürstin von Brandenburg, kümmert sich Sophie um eine Neuausgabe der helmontischen Boetius-Übersetzung. Das im Juni in Hannover angefertigte Vorwort hat Leibniz verfasst. Erwähnt ist darin eine Person, die durch das Büchlein von einer Melancholei geheilt worden sei. Damit könnte Leibniz durchaus auf sich selbst angespielt haben. Krisen können Neues hervorbringen und Angefangenes vollenden. Dieser Sommer wird zur entscheidenden Reifezeit für Leibniz' Metaphysik. Das Tagebuch hilft ihm tatsächlich, die Mattheit und Verunsicherung der letzten Monate und Jahre zu überwinden. Allmählich scheint es ihm zu gelingen, eine befriedigende Antwort auf die Grundfragen der Metaphysik zu finden. Die verschiedenen Aspekte und Perspektiven, die ihn schon so lange umtreiben, scheinen sich nunmehr zu einem schlüssigen Bild zusammenzufügen. Leibniz kehrt Aristoteles zunächst den Rücken, findet aber in den neuen Lehren keine befriedigende Antwort auf die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Welt muss mehr sein als eine bloße Ansammlung oder ein Haufen von Teilchen oder Atomen. Doch was sind ihre wahren, kleinsten Einheiten? Indem er nun wieder auf Aristoteles zurückgreift, findet Leibniz die Antwort in der Annahme, dass es substanzielle Atome gibt, die etwas Formbildendes oder ein aktives Prinzip in sich einschließen müssen. Einfache, nicht weiter teilbare Substanzen. Substance simple. Sie bilden im Körper das, was als Seele bezeichnet wird. In ihr wird das Organische, das in sich unendlich ist, zu einer Einheit gebracht. Die Einheit besitzt ein Bestreben, von einem Zustand zum nächsten überzugehen und eine Kraft, dies auszuführen. Konstituiert wird die Welt für das Individuum durch permanente Perzeptionen unterschiedlicher Klarheit. Jede Seele oder einfache Substanz repräsentiert das ganze Universum und betrachtet die Welt jeweils von einem unterschiedlichen Gesichtspunkt. Dieser verhält sich zum Ganzen der Welt wie der Mittelpunkt eines Kreises, der alle Linien, die man vom Kreisumfang in die Mitte zieht, in sich vereint. Auf diese Weise bezieht er sich auf alle Seiten hin, obwohl er als mathematischer, genauer geometrischer Punkt keine Ausdehnung besitzt, das heißt weder eine Länge noch eine Breite oder Höhe hat. Ein solcher Gesichts- oder Blickpunkt entspricht im Bereich der Begriffs- und Aussagenlogik einem Subjekt, das als vollständiger Begriff, notio completa, sämtliche Prädikate in sich umfasst. In biologischer Betrachtung bedeutet dies, wie oben beschrieben, dass jedes Individuum einem unaufhörlichen Prozess der Aus- und Einwicklung unterworfen ist, was aus theologischer Sicht dem Prinzip der Unsterblichkeit entspricht. Auf diese Weise versucht Leibniz, den Gegenstandsbereich gleichzeitig von mehreren Warten aus zu beleuchten. Von der Ontologie und der Biologie über Mathematik und Logik bis hin zur Erkenntnistheorie und Theologie, um damit, so sein hochgestecktes Ziel, einen universalen Erklärungsanspruch einzulösen. Was jedoch bislang fehlt, ist ein passender Begriff, der all das in sich zu bündeln vermag. Mitten in der existenziellen Krise jedoch scheint sich das Blatt zu wenden. Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass Leibniz zum ersten Mal den aus dem Griechischen stammenden Begriff Monas verwendet hat, um damit die Einheit und Unteilbarkeit einer einfachen, individuellen Substanz im metaphysischen Sinne auszudrücken. Der Begriff erscheint ihm leistungs- und explikationsfähiger als einfache Substanz oder substanzielles Atom, weil Monas am besten die Einheit der Vielheit bezeichnet, ohne dass die Einheit sich weiter auflösen lässt. Die hier gemeinte Einheit umfasst, anders formuliert, die Vielheit, ohne jedoch Teil von ihr zu sein. Später wird daraus Monade. Sie avanciert zum Kernbegriff der Leibnizschen Metaphysik, die fortan auch Monadologie genannt wird, wenn es um die Substanzlehre im engeren Sinne geht. Damit ist ein Begriff in die Welt gesetzt, der schillernd ist und bis heute Rätsel aufgibt. Möglicherweise wollte der Universalgelehrte damit zu viel auf einmal erreichen, nämlich die Permanenz der letztendlichen, nicht weiter reduzierbaren Träger physikalischer Kräfte, die Kontinuität der Träger des Lebens und die Einheit des Bewusstseins in einem einzigen Begriff erfassen und damit dann deren Unsterblichkeit erweisen. Leibniz jedenfalls schien selbst vor der Bedeutungslast zurückzuschrecken, die dieser Begriff tragen sollte. Denn genau an der Stelle, an der das Wort Monas erstmals aus seiner Feder floss, in einem Schreiben an Guillaume-François-Antoine de l'Hôpital vom 22. Juli 1695, bricht der Brieftext ab. Fast so, als ob Leibniz zögerte und den neu geschaffenen Begriff doch nicht verwenden wollte. Das Zaudern hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ihm in dieser Phase der Niedergeschlagenheit und Unsicherheit Mut und Selbstvertrauen fehlten. So wurde der Begriff Monas, kaum zu Papier gebracht, gleich wieder in Gewahrsam genommen. Noch immer verharrt er dort. Die Unentschlossenheit hält auch am 13. August noch an. Wie viele Leibnize in einer Person? Am Nachmittag nimmt die Wärme in Herrenhausen zu. Doch der Höhepunkt des Sommers ist bereits überschritten. Insgesamt ist es ein eher kühler Sommer. Fast den ganzen Juni hindurch hat es viel geregnet und erst seit Juli sind längere Wärmeperioden zu verzeichnen. In der Gartenanlage ist es recht ruhig. In den Ziergärten reifen Obst und Gemüse heran. Vögel, Bienen und Schmetterlinge finden ausreichend Nahrung. Die Hecken bieten Schutz für viele Insekten. Fische tummeln sich in den Teichen. Ab und zu ist das Summen von Hummeln zu hören. Es wird langsam Zeit aufzubrechen. Dem Tagebuch ist zu entnehmen, dass Leibniz mit Helmont und den zwei niederländischen Wasserbau- und Mühlenexperten Schotanus und Pölwig nachmittags das Gelände des Sommerschlosses verlässt und an die nahegelegene Leine fährt, um dort vor Ort noch einmal die Möglichkeiten einer Wasserzufuhr für die Herrenhäuser Wasserkünste zu besprechen. Abermals erläutert er seine Idee einer Kanallösung. Mit dabei sind auch ein Fontänenmeister sowie ein Baumeister. Letzterer gibt zu bedenken, dass man ausreichend Gefälle bräuchte, um dem Wasser viel Schuss zu geben. Helmont wird dazu gebeten, weil er auch in technischen und handwerklichen Dingen bewandert ist und Leibniz Helmonts praktischen Sachverstand schätzt. Beide verbindet nicht nur die Metaphysik der beseelten Natur, sondern auch ein Sinn für das Praktische und der Wunsch, durch konkrete Projekte das Gemeinwohl zu fördern. Gerade in diesem gemeinsamen Anspruch als ganzheitliche Weltverbesserer sieht Leibniz eine tiefe Seelenverwandtschaft mit Helmont. Nach der Unterredung am Fluss löst sich die Gruppe auf und Leibniz fährt zurück in die Stadt. Abends lässt er den Tag Revue passieren und trägt die Ereignisse in sein neu angelegtes Tagebuch ein. Wieder einmal hat er innerhalb von 24 Stunden unglaublich viel erlebt, gedacht und geschrieben. So dass es uns heutzutage schwer fällt, all das Geleistete einer einzigen Person zuzuschreiben. Schon für seine Zeitgenossen war diese enorme Fülle dicht gedrängter Tätigkeiten schwer nachzuvollziehen. Bernard Le Bouvier de Fontenelle beispielsweise entschied sich 1717 in seinem Nachruf auf den im Jahr zuvor verstorbenen Leibniz, dessen Vita erzählerisch auf mehrere gelehrten Leben zu verteilen. Und heute können die unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen, in denen Leibniz gleichermaßen zu Hause war, nur noch von vielen Personen gemeinsam bewältigt werden. Wie können wir also sicher sein, dass die hier im Buch geschilderten Ereignisse und Handlungen wirklich ein und dieselbe Person betreffen? Uns bleibt letztlich nichts anderes übrig, als dem Buchautor, also mir, zu vertrauen, dass alle herangezogenen Quellen sich tatsächlich auf das eine bestimmte historische Individuum beziehen. Und wie ist es mit Leibniz selbst? Ist die Person, welche am 13. August 1696 morgens die Nachricht von der Beförderung zum Geheimen Justizrat erhält, identisch mit derjenigen, die mittags in Herrenhausen einen Brief aus Versailles liest? und mit jener, die am Nachmittag mit Helmont an die Leine fährt? Für Leibniz ist die Frage nicht schwer zu beantworten. In seinem Bewusstsein werden die Ereignisse einfach zu einer Einheit des Erlebten zusammengefügt. Das Gedächtnis übernimmt dabei eine wichtige Funktion, unterstützt durch das Diarium. Auch nach Leibniz' eigener Vorstellung sind Gedächtnisleistungen, also das Zusammenspiel von Erinnern und Vergessen, als Teil des reflexiven Bewusstseins, Apperzeption sehr wichtig, damit sich eine persönliche Identität manifestieren und aufrechterhalten kann. Doch ist Leibniz, im Unterschied etwa zu John Locke, nicht der Auffassung, dass die Konstitution einer Person allein von einem Bewusstsein abhängig ist, das die verschiedenen geistigen Zustände miteinander verbindet. Durch Krankheit entstandene Erinnerungslücken könnten durch Aussagen anderer gefüllt werden. Gedächtnisverlust schützt eine Person auch nicht vor der Bestrafung von Taten, die sie vor dem Verlust verübt hat. Es braucht Leibniz zufolge also mehr als den Rekurs auf ein Bewusstsein, um sich und andere jeweils als Person zu bezeichnen und diese Handlungen zuzuschreiben, für die sie verantwortlich gemacht werden kann. Für Leibniz muss es etwas geben, warum unser Bewusstsein eine Abfolge von Zuständen zu einer Einheit verknüpft, nämlich einen zureichenden Grund. Ferner braucht es ein dauerndes, aktives Prinzip, das diese Zustände hervorbringt und ihre Reihenfolge koordiniert. Schließlich können diese Zustände nicht als etwas Eigenständiges und Losgelöstes betrachtet werden. Leibniz erläutert dies am Beispiel des theologischen Streits um die Transsubstantiation. Seiner Auffassung nach kann beim Abendmahl ein Stück Brot nicht durch den Leib Christi ersetzt werden, indem die Eigenschaften, die Akzidenzien als eigenständige Entitäten von einem Gegenstand auf einen anderen übergehen. Braun sein oder viereckig sein gäbe es nicht an sich, sondern nur als Modi oder Zustandsweisen von etwas. Entsprechend sind auch Bewusstseinszustände nicht autonom, sondern verweisen auf etwas, das ihrem Vorhandensein vorausgeht und diese Zustände bedingt. Weder die Verpflanzung einer Bewusstseinseinheit auf einen anderen Träger, noch die Aufteilung einer solchen Einheit auf zwei Gehirne ist nach dieser Vorstellung möglich, ohne dass die Person eine oder mehrere andere wird. Als Konsequenz ergibt sich für Leibniz, dass es eine Substanz geben muss, die dafür sorgt, dass ein Mensch, also ein Wesen mit geistigen Fähigkeiten, als Person eine stabile Einheit, der Vielheit bildet. Eben jene einfache, unteilbare Substanz, die Leibniz ab Sommer 1695, zunächst noch zögerlich, als Monade bezeichnet. Diese Einheit ist so unverwechselbar, dass jede noch so kleine Änderung dessen, was eine Person getan hat, die Annahme einer anderen Person zur Folge hätte. So wäre jener Adam, welcher in einer anderen möglichen Welt, in der er nicht gesündigt hätte und nicht mit Eva aus dem Paradies vertrieben worden wäre, eine ganz andere Person gewesen. Leibniz bleibt also nicht, wie etwa Locke, bei einer rein psychologischen Beantwortung der Frage, was eine Person ist, stehen. Doch das Letztbegründungsproblem, was ist der Grund für den Grund, kann er nur lösen, indem er in den theistischen Apfel beißt. Lebensformen im Wandel. Was an diesem 13. August hinter den knappen Andeutungen des Tagebuchs zum Vorschein kommt, ist eine Welt voller Gedanken über Grundsatzfragen, mit denen sich heute vor allem die von der Biologie bis zur Psychologie reichenden sogenannten Lebenswissenschaften auseinandersetzen. Allerdings ist Vorsicht geboten, Leibniz zu schnell hiermit in Verbindung zu bringen. Denn Leben wird bei ihm noch nicht, wie ab dem 19. Jahrhundert, über Kriterien wie Organismus, organische Funktionen, Reproduktion, Baupläne und Stoffwechselvorgänge definiert. Stattdessen ist für ihn die bloße Perzeption, gekoppelt an eine organisierte Substanz, Substance organisée, als Kriterium des Lebendigen ausreichend. Damit wendet sich Leibniz später auch gegen die vitalistische Lehre Georg Ernst Stahls, wonach es eine eigenständige Lebenskraft gebe, die den Unterschied zwischen organischem und anorganischem ausmache. Möglicherweise ist aber gerade dieser vorbiologische Lebensbegriff interessant, wenn es darum geht, die Grenzziehung zwischen organischer und materieller Substanz, zwischen lebendiger und nicht lebendiger Materie zu hinterfragen und zu problematisieren. Noch einmal wird Leibniz an jenem Montag im August 1696 das Themengebiet Leben und Lebewesen aufgreifen. An diesem Tag schreibt er einen im Tagebuch nicht erwähnten Brief an den Historiker Wilhelm Ernst Tenzel. Dieser hatte Ende des vorhergehenden Jahres ein Riesenskelett untersucht, das in einer Sandgrube bei Gotha gefunden wurde, und war durch anatomische Vergleiche zu dem Ergebnis gekommen, dass die fossilen Knochen von einem großen Elefanten stammten. Seit einigen Wochen ist der Knochenfund nun schon Gegenstand eines regen Briefwechsels zwischen Leibniz und dem Gotha-Gelehrten. Beide sind sich darin einig, dass es sich um Reste eines wirklichen Lebewesens handeln muss und nicht etwa um ein rein mineralisches, anorganisches Gebilde, wie es die herzogliche Expertenkommission von Sachsen-Gotha behauptet. Leibniz hält Tenzels Deutung durchaus für plausibel, wendet aber brieflich wiederholt ein, dass die Knochen auch Relikte eines riesenhaften, mit dem Walross verwandten Meerestieres sein könnten. Dabei geht es nicht um die Frage, was Leben ist, sondern wie sich Leben im Laufe der Geschichte verändert haben könnte. Leibniz bezieht sich mit der Hypothese, es könne sich um ein maritimes Tier handeln, auf seine Annahme, die norddeutsche Tiefebene sei in einer früheren Epoche einmal überschwemmt gewesen. Zugleich reflektiert Leibniz darüber, ob sich im Laufe der Zeit Aussehen und Art der Lebewesen gewandelt hätten. Damit begibt er sich gefährlich nah an die Grenze des Sagbaren. Gilt doch zu seiner Zeit noch das von der Kirche sanktionierte Dogma, Tier- und Pflanzenspezies seien seit der Schöpfung konstant geblieben. Zu behaupten, es gebe Artenwandel oder gar Artensterben, ist streng tabu. Dies anzunehmen wäre Gotteslästerung und würde der Weisheit des göttlichen Schöpfungsplans widersprechen. Nur vorsichtig tastet sich Leibniz daher an das heikle Thema heran, für das andere schon auf dem Scheiterhaufen gelandet sind. Ich behaupte nicht, dass einige Spezies ausgestorben sind, obwohl ich mir nicht herausnehme zu sagen, dass dies absurd ist. So schreibt Leibniz Tenzel an jenem 13. August. Aber ich denke, dass wir zwischen ausgestorbenen Arten und solchen, die sich stark verändert hätten, unterscheiden müssen. So wie Hund und Wolf, Katze und Tiger als zur selben Spezies gehörig betrachtet werden können. Dasselbe kann gesagt werden über die amphibischen Tiere oder Meereskühe in Analogie zum Elefanten. Arteninternen Wandel zu konstatieren, gilt zwar als konform mit der vorherrschenden Lehre. Aber Leibniz lehnt sich mit diesen Äußerungen und Andeutungen bereits sehr weit aus dem Fenster. An anderer Stelle wird er als Naturhistoriker noch expliziter werden und über das hier Gesagte deutlich hinausgehen. Dabei werden in Ansätzen Ideen entfaltet, die ein Stück weit die Evolutionsmodelle des 19. Jahrhunderts vorwegnehmen, wie sie von Charles Darwin und anderen entwickelt werden. Monade 2.0. So geht ein langer Tag zu Ende. Leibniz legt die Feder aus der Hand und ist zufrieden. Ja, er kann es noch. Der Tag war randvoll mit Aktivitäten, Multitasking ohne Zeitverschwendung, ganz so, wie er es mag. Und obendrein das Wichtigste noch schriftlich fixiert. Ein guter Anfang, um Erschöpfung und Unlust zu vertreiben. Für ihn steht fest, das heute begonnene Tagebuch wird auf jeden Fall weitergeführt. Aus den Aufzeichnungen der nächsten Wochen erfahren wir viel über Leibniz' Tagesabläufe, die Gespräche mit Helmont, die Aufgabe der Kanalpläne für den Garten in Herrenhausen und die Besuche, die Leibniz bekommt. Er beschreibt, wie er bis spät in die Nacht über Urkunden und Chroniken zur Welfengeschichte brütet, vermerkt die ein- und ausgehenden Briefe, die häufigen Reisen nach Celle und Wolfenbüttel, und schildert nicht zuletzt, wie er mehrmals morgens länger im Bett verweilt und ihm dabei Lösungen zu zu schwierigen Aufgaben der Kurven- und Tangentenberechnung einfallen. Mehr und mehr scheint Leibniz wieder zu Kräften zu kommen und allmählich der Alte zu werden. Unwohlsein und Trübsal werden abgeschüttelt oder, genauer gesagt, weggearbeitet. Um zu ermessen, wie viel er schafft, braucht er nur in seinen täglichen Notizen nachzublättern. Stück für Stück wird so die Krise überwunden. Dementsprechend verliert auch die Tagebuchführung zunehmend an Relevanz. Im September werden die Einträge allmählich dünner und knapper. Je mehr das Selbstvertrauen steigt, desto mehr sinkt die Bedeutung der schriftlichen Selbstbeobachtung. Am 10. Oktober enden die zum Schluss nur noch spärlichen Notizen. Anfang 1697 folgen noch einzelne Einträge, bevor das Tagebuch dann endgültig eingestellt wird. Die selbstverordnete Schreibtherapie ist erfolgreich abgeschlossen und mittlerweile sind schon wieder so viele Aufgaben und Projekte hinzugekommen, dass ohnehin keine Zeit mehr dafür bleibt. Der Workaholic ruht wieder in sich. Daueraktivität als Sedativum. Dass Leibniz seine gewohnte Selbstsicherheit und Zuversicht zurückgewonnen hat, lässt sich auch daran ablesen, dass nunmehr der bis dahin unter Verschluss gehaltene Monadenbegriff reaktiviert wird. Fast 14 Monate nach seinem ersten Auftritt, im Briefkonzept an L'Hôpital, erscheint der Begriff erneut. Und zwar in einem Brief an den italienischen Mathematiker Michelangelo Fardella vom 13. September 1696. Also just in jener Zeit, in der das Diarium immer weniger als stabilisierender Zeitmanager benötigt wird. Immer noch ist Leibniz zwar ein wenig zögerlich, ob der Begriff genau das trifft, was seine Substanzmetaphysik besagen soll. Doch nun verschwindet er nicht mehr, sondern wird, auch in gedruckten Schriften, zunehmend verwendet, um bald zum programmatischen Leitbegriff aufzusteigen. Leibniz hat seine Lust an Philosophie und Wissenschaft wiedergefunden. Der 13. August steht beispielhaft dafür, dass er in der Lage ist, durch Selbstheilungstechniken, Schreiben als Selbstreflexion, Aktionismus als Überwindung von Antriebslosigkeit, aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Was manche heute als Resilienz bezeichnen, ist für Leibniz eine Ressource, die durch seine Optimismusphilosophie stets erneuert werden kann und unerschöpflich scheint. Berlin, 17. April 1703. Die Zerlegung der Welt in Einsen und Nullen. Wege in die digitale Zukunft. Auf der Suche nach der Weltformel. Heute ist ein besonderer Tag. Ein Tag, der Geschichte schreiben wird. Aber nicht mit großem Getöse, sondern leise und unbemerkt. Er trägt, nach neuem Kalenderstil, das Datum 17. April 1703. Leibniz glaubt, wichtige Hinweise gefunden zu haben, wie sich inhaltliche Informationen in mathematische Zeichen umwandeln lassen. Kein Durchbruch, kein revolutionärer Anfang. Aber Leibniz meint, seinem großen Ziel, die Welt und das Wissen berechenbar zu machen, ein kleines Stück näher gekommen zu sein. Einen Schritt weiter hin zu einem universalen Verfahren, mit dem man Begriffe wie Wind, Fliege oder Dreieinigkeit in einfache Zeichen zerlegen und mit ihnen wie mit Zahlen rechnen kann, um daraus neues Wissen zu gewinnen. An diesem Tag, einem Dienstag im noch unbeständigen Frühjahr, wendet sich Leibniz brieflich an den irischen Wissenschaftler Hans Sloane. Er berichtet ihm, ein in China lebender Jesuitenpater habe entdeckt, wie man mit Leibniz' Binärrechnung ein altes chinesisches Schrift- und Zeichensystem entschlüsseln könne. So haben wir die Lösung eines Rätsels, das die Chinesen seit mehr als 1000 Jahren nicht verstanden haben und das seiner wahren Bedeutung verloren, unwissende Interpretationen hervorgebracht hat. Leibniz glaubte, damit einen möglichen Ansatz gefunden zu haben, um eine allgemeine Methode der Wissensgewinnung und Verarbeitung zu entwickeln, basierend auf Kombinatorik und universaler Zeichensprache. Dieser Annahme verdankt die digitale Kultur der Moderne zentrale Impulse. Heute ist ein Leben ohne Computer, Internet, E-Mail und soziale Netzwerke kaum noch denkbar. Dem Digitalen gehört die Zukunft, kein Zweifel. Intelligente Automaten, das Internet der Dinge oder Quantencomputer sind wohl nur erste Schritte in noch weithin unbekannte Zeiten. Doch wann hat das alles begonnen? Wo liegen die Ursprünge der universalen Kultur von 0 und 1? Weder ist die Geschichte der digitalen Datenverarbeitung geradlinig verlaufen, noch lässt sich genau sagen, wann sie angefangen hat. Erst im Nachhinein können wir feststellen, wie kurvenreich der Weg zur digitalen Moderne gewesen ist, erkennen Etappen und Wegmarkierungen. Eine davon kann man mit Leibniz in Verbindung bringen. Viele seiner Ideen blieben vage und spekulativ, verliefen im Sand oder wurden später von anderen, unabhängig von Leibniz, noch einmal entwickelt. In der Rückschau aber fügt sich zu einem Bild zusammen, was für ihn nur lose, unfertige Elemente gewesen sind, die dennoch von einer umfassenden Vision getragen waren, dass die Welt kalkulierbar, das Wissen berechenbar sei. Diese Elemente sind erst im Nachhinein als Mosaiksteinchen erkennbar, die ein sich stets wandelndes Bild ergeben. Mindestens an 4 solcher Steinchen hat Leibniz mitgewirkt. Das 4. gibt sich am 17. April 1703 zu erkennen. Summer of Love. Als Leibniz dem in London lebenden irischen Gelehrten Hans Sloane schreibt, befindet er sich in Berlin und nicht in Hannover. Seit über 5 Jahren pendelt er zwischen beiden Städten. Von der Spree aus unternimmt er längere Ausflüge nach Dresden, Prag oder Karlsbad, einmal sogar heimlich bis an den Kaiserhof in Wien. Noch immer sucht der Rolling Stone das Reisen, ist lieber ständig auf Achse als dauerhaft an einem Ort. Aus seinem Tagebuch von 1696 wissen wir, dass ihm auf Reisen oft gute Gedanken kommen. Wenn nur nicht die vielen Schlaglöcher wären, das unbequeme Sitzen und das ständige Schaukeln der Kutsche. Leibniz lässt sich eine Ein-Personen-Kabine bauen, die man auf die offenen Postwagen aufsetzen kann. Die mit einem gewachsten Leinentuch bespannte Kabine lässt sich von Wagen zu Wagen umsetzen und ist mit einer Sitzfederung ausgestattet, sodass Leibniz beim Fahren ungestört lesen und schreiben kann. Reisen macht erfinderisch, und viele seiner Erfindungen beschäftigen sich mit der Verbesserung des Reisens selbst. Die Idee, einen Wagen mit Zwillingsrädern zu bestücken, bleibt allerdings Entwurf. Und seine mobile Kutschenkabine kann sich als Serienmodell für Postwagen nicht durchsetzen. Dabei wäre es ein echter Fortschritt gewesen, schneller reisen zu können. Leibniz habe eine Kutsche bauen wollen, mit der man in 6 Stunden von Hannover nach Amsterdam fahren könne, so hatte sich Johann Joachim Becher, selbst mit abenteuerlichen Projekten beschäftigt, einmal über ihn lustig gemacht. Leibniz nennt seine mobile Sänfte liebevoll Poststuhl, und mit seinem Hin- und Herfahren zwischen Berlin und Hannover sitzt er tatsächlich zwischen den Stühlen. In der Residenzstadt des preußischen Königs Friedrichs I. trägt er mittlerweile ebenfalls den Titel eines geheimen Justizrates. Bis 1711 wird er über 12 Mal nach Berlin reisen, meist für mehrere Monate, so dass er dort insgesamt mehr als 3 Jahre seines Lebens verbringt. Seine Stelle in Hannover will er aber nicht aufgeben. Gelegentlich überlegt er, ganz in preußische Dienste überzutreten, schreckt aber doch vor dem letzten Schritt zurück. In der aufstrebenden Metropole Preußens findet Leibniz reichlich intellektuelle Gesprächspartner, bemüht sich darum, die Unionsverhandlungen zwischen Protestanten und Reformierten voranzutreiben und kümmert sich um den Aufbau einer wissenschaftlichen Akademie. Viele Träume scheinen sich am Königshof in Berlin zu erfüllen. Hingezogen fühlt sich Leibniz vor allem zur gebildeten und attraktiven Königin Sophie Charlotte, der 35 Jahre alten Tochter von Kurfürstin Sophie. Sie bezeichnet sich als seine Schülerin und lädt ihn immer wieder nach Berlin ein. Am 17. April 1703 weilt er schon über 10 Monate in der etwa 30.000 Einwohner zählenden Stadt. Die lauen Sommermonate des letzten Jahres hatte er außerhalb Berlins auf Schloss Lützenburg verbracht. Gerne erinnert er sich daran. Im Lustschloss der preußischen Königin wurde viel gelacht und gefeiert. Eine bunte Gesellschaft aus adeligen Höflingen, Geistlichen, Gelehrten und Künstlern traf sich zu ausgelassenen Vergnügungen, munteren Gesprächen und ausgedehnten Parkpromenaden. Tagsüber diskutierte man die neuesten Bücher, die Nacht hindurch wurde getanzt. Zu Gast im Lustschloss war auch John Toland, der in England als Atheist gebrandmarkt wurde. Mit ihm diskutierten Sophie Charlotte und Leibniz die provokanten Thesen von Pierre Bell, dessen Dictionnaire historique et critique in aller Munde war, über die Trennung von Glaube und Vernunft. Die Königin genoss es, wenn der junge irische Freigeist und der etwas steife deutsche Gelehrte aneinander gerieten und sich von der illustren Runde zum intellektuellen Schlagabtausch anstacheln ließen. An dieser lustvollen Mischung aus sublimer Metaphysik und irdischen Männergefühlen ergötzte sich die ganze Hofgesellschaft. Leibniz und Sophie Charlotte, kein Zweifel, zwischen beiden herrschte eine große Vertrautheit. Viel ist über die Art ihrer Beziehung spekuliert worden, ob ihre Zuneigung füreinander wirklich nur platonisch war. Die Standesgrenzen zwischen der Hochadeligen und dem bürgerlichen Gelehrten schienen unüberwindlich. Wie unsichtbare Mauern standen sie selbst in den unbeschwerten Stunden im Lustschloss und im Schlossgarten zwischen ihnen. Auch lässt sich fragen, wie ernst es den privilegierten Schlossgästen mit der Überwindung gesellschaftlicher Zwänge war. Radikale Aufklärung oder harmloser Flirt mit dem Unerhörten? Auf jeden Fall feierte die Lietzenburger Celebrity-Kultur sich selbst. Toland behauptete, Kannibalen seien eine reine Erfindung der Spanier, um die Grausamkeit ihrer Eroberungspolitik zu rechtfertigen. Kurfürstin Sophie, die diesen Sommer am Hof ihrer Tochter weilte, kommentierte spöttisch, dass ihm bald nur noch die Kannibalen zuhören würden, wenn er weiterhin die christliche Religion so diskreditiere. Der absolutistische Adel, Leibniz bekommt als bürgerlicher Denker die feinen Unterschiede stets zu spüren, als immer reicher werdende Klasse ist auf dem besten Weg, sich vom Rest der Gesellschaft abzukoppeln. Wie auch immer. Mit Konfekt und Sekt lässt es sich jedenfalls besser über die Vergänglichkeit der Welt resonieren als ohne. Im Berliner Sommermärchen von 1702 hatte Leibniz seine existenzielle Krise von 1695-96 längst überwunden. In der Europäischen Gelehrtenrepublik hochgeschätzt, ging er bei den Mächtigen ein und aus. Auch er genoss die Momente der Muße und Verschwendung. Doch wurde es ihm schnell zu viel. Hinter Sättigung und Zufriedenheit vermutete er den Keim von Verfall und Niedergang. Wer alle Ziele erreicht habe, könne nichts mehr anstreben. Bereits kurz nach seiner Ankunft in Lietzenburg schrieb er, »Es scheinet die allzu große Bequemlichkeit sei nicht gut, indem sie machet, dass die Menschen ihr Leben mit ihrer Zeit gleichsam unvermerkt verlieren und es nicht genugsam brauchen, noch empfinden. Ex bono malum. Ein Übermaß an Gutem kann auch Schlechtes bewirken. Die Nähe zur Macht ist verführerisch, aber bevor man träge wird, sollte man besser schnell wieder mit dem nächsten Postwagen davonbrausen. Etabliert zu sein, konnte Leibniz nur im Modus des Unterwegsseins ertragen. So blieb im ständigen Hin und Her zwischen den Höfen die Kutsche sein eigentliches Zuhause. In der Brüderstraße. Nachdem im Herbst die farbenfrohe Sommergesellschaft aus Lietzenburg ausgeflogen war, folgte ein strenger Winter. Und Leibniz hat sich ein Beinleiden zugezogen, das nun chronisch zu werden droht. Den ganzen Winter habe ich mit Beschwerden gerungen, die mir der Herbst eingebracht hat, schreibt er an Sloane an jenem Dienstag im April 1703. Aus Hannover erreichen den 56-Jährigen immer wieder Klagen seines Dieners Johann Berthold Knoche, in den Briefen Valet genannt, über Geldnot und Probleme bei der Holzbeschaffung. Wann er denn endlich wieder zurückkomme, will Knoche wissen. Wenige Tage vor dem 17. April erfährt Leibniz, dass sein Untergebener bald nichts mehr zum Anziehen haben werde und ihm die abgetragenen Kleider förmlich vom Leib fielen. Keine guten Nachrichten aus Hannover also. Das Pendeln zwischen den beiden Residenzstädten wird allmählich zur Zerreißprobe. Die Königin sieht Leibniz in diesen Tagen nicht. Er schreibt ihr, dass er trotz gesundheitlicher Einschränkungen mit seinem Wohnungsnachbarn François d'Ausson de Villarnoux, der für Sophie Charlotte als Oberstallmeister und Kammerherr arbeitet, philosophische Gespräche über den Zusammenhang von Freiheit und Schicksal geführt habe. Seit Ostern, 8. bzw. 9. April, geht es ihm etwas besser. Gelegentlich verlässt er wieder sein Quartier. Leibniz logiert, vermutlich in einer kleinen Pension, ganz in der Nähe des Stadtschlosses in der Brüderstraße, dem bevorzugten Ort für Hofbeamte, so auch für Friedrich Ernst von Kniphausen, den Kammerherrn des preußischen Königs. Die Straße, deren Name auf ein mittelalterliches Dominikanerkloster zurückgeführt wird, zählt zu den begehrtesten Wohngebieten in der Doppelstadt Berlin-Köln und wird im Laufe des 18. Jahrhunderts bedeutende Persönlichkeiten des kulturellen Lebens beherbergen, wie den Schriftsteller Friedrich Nicolai oder den Demografieforscher Johann Peter Süßmilch. In der Brüderstraße kann Leibniz ungestört länger im Bett liegen, wenn ihm danach ist, seinen Gedanken nachhängen, ausgiebig lesen und schreiben. Für die nötige Bequemlichkeit sorgt ein neues Nachtkleid, Nightgown, das ihm Andrew Fountain geschenkt hat. Derweil stellt sich Kurfürstin Sophie vor, wie Leibniz in Berlin, noch im Bett liegend, Kaffee trinkt, während sie in Hannover, ebenfalls noch im Schlafgemach, zum Frühstück ihre Schokolade genießt. Ein scherzhafter Seitenhieb auf die Gefahren übermäßigen Kaffeegenusses darf dabei natürlich nicht fehlen. Doch Leibniz kommt in den Tagen vor dem 17. April immer mehr zu Kräften. Live-Übertragung. An besagtem Dienstag hat Leibniz sich einiges vorgenommen. 6 teilweise längere Briefe aus seiner Feder lassen sich mit diesem Datum direkt oder indirekt in Verbindung bringen. Die Adressaten der Briefe sind neben Sloane Pierre de Falaiseau, der in London lebt, Johann Georg Eckhart, Leibniz' Mitarbeiter und Sekretär, die Jesuitenpater Joachim Bouvet und Jean de Fontenay, sowie Christophe Brosseau, der hannoversche Resident, Botschafter von Braunschweig-Lüneburg in Paris. Zählt man zur Korrespondenz dieses Tages jene Schreiben hinzu, die Johann Fabricius, der Jüngere, Alphonse de Vignol, Carlo Maurizio Vota und Eckhart zeitgleich an Leibniz verfassen, sowie den einen oder anderen Brief, der sich nur ungefähr auf Mitte April datieren lässt, dann gehört dieser Dienstag sicherlich zu den Tagen mit dem höchsten Briefaufkommen der leibnizischen Korrespondenz von 1703. Leibniz' eigene Briefe gehen in alle Himmelsrichtungen, nach England, Polen und Paris, sowie von dort aus auf dem Seeweg um Afrika bis nach China. Mehrere Briefe werden zu einer Sendung gebündelt. Von einigen sind nur Konzepte oder von Leibniz angefertigte Auszüge überliefert. Andere wiederum lassen sich nur noch indirekt durch Hinweise in der überlieferten Korrespondenz nachweisen. Die Anfertigung eines Schreibens kann sich über längere Zeiträume erstrecken. Am ausführlichen Brief an Bouvet hat Leibniz beispielsweise in verschiedenen Etappen gearbeitet, dabei immer wieder Korrekturen und Änderungen vorgenommen, schließlich das undatierte Briefkonzept in Reinschrift bringen lassen und ihm noch ein Postskriptum hinzugefügt. Aus den überlieferten Quellen ergibt sich der 17. als der Tag, an dem das Schreiben fertiggestellt wurde. Selbst wenn Leibniz den Bouvet-Brief an diesem Dienstag nicht abgeschickt haben sollte, so steht er doch in engem inhaltlichen Zusammenhang mit dem von Leibniz eigenhändig auf diesen Tag datierten Brief an Sloane. Leibniz' Briefverbindungen reichen also bis nach Ostasien. Korrespondenzen überschreiten Grenzen, verdichten Räume und zerdehnen Gesprächssituationen. Wie lange sich eine solche Gesprächsübertragung hinziehen kann, zeigt der Brief von Joachim Bouvet, auf den Leibniz in jenen Apriltagen antwortet. Fast 1 Jahr und 5 Monate hat er gebraucht, um von Peking, Beijing, nach Berlin zu gelangen. Für seine Korrespondenzen nutzt Leibniz verschiedene Kanäle und Drehscheiben. Einen solchen Umschlagplatz bilden die Korrespondenzaktivitäten von Giuseppe Guidi, der als Sekretär des Kurfürsten in Hannover ein regelrechtes Nachrichtenbüro unterhält. Er lässt briefliche Mitteilungen quer durch Europa zirkulieren und versorgt Leibniz in Berlin ein- bis zweimal pro Woche mit brieflichen Nachrichten. Dabei sind gewisse Vorsichtsmaßnahmen unumgänglich. Wer wie Leibniz mit verschiedenen Fürstenhöfen verbunden ist, muss aufpassen, was er wem schreibt. Verschlüsselte Wörter, Deckadressen, postalische Umwege, unauffällige Siegel oder Pseudonyme gehören auch für Leibniz zum gängigen Repertoire seiner Brief- und Paketkommunikation. Manchmal nennt er bestimmte Personen nur vage Ami oder verwendet Tarnnamen, um zu verheimlichen, dass er seine für Berlin geplante Seidenraupenzucht gleichzeitig in Sachsen einführen will, benutzt er mit Monsieur Korthold als fiktivem Absender seiner Briefe den Namen einer tatsächlichen Person, die zu dieser Zeit wegen einer Geldunterschlagung im Schuldturm zu Berlin inhaftiert ist. Leibniz' Inkognito-Fimmel geht so weit, dass er ein gerade fertiggestelltes Porträt von sich mit den Worten kommentiert: Ein Kupferstich verhindert, dass ein Mann inkognito bleibt. Sophie indes findet, das Porträt zeige ihn mit einer dicken Trinkernase. Dabei ist er keineswegs paranoid. Sowohl in Hannover als auch in Berlin wird ihm wiederholt Spionage für die jeweils andere Seite vorgeworfen. Als sich Anfang des Jahres die politischen Beziehungen zwischen Berlin und Hannover verschlechtern, muss er mehrfach feststellen, dass seine Post offensichtlich geöffnet wurde. Der Spionageverdacht nagt auch an der Königin. Sophie Charlotte schickt ihre Hofärzte in diesem Frühjahr nicht nur aus aufrichtiger Sorge in die Brüderstraße, sondern auch, um dort nachsehen zu lassen, ob Leibniz tatsächlich krank ist. Man kann ja nie wissen. Sicher ist sicher. Lagebericht aus Europa. Das Themenspektrum der Schreiben vom 17. April ist groß. Fast jeder Brief besteht aus einer Mischung unterschiedlichster Nachrichten. Persönliche Lebensumstände, Tratsch und Klatsch von den Höfen, Neuigkeiten, Nova Literaria aus der Gelehrtenwelt, Organisatorisches für die Bediensteten. Neben dem Austausch von Informationen geht es im Commercium Literarium, wie der briefliche Austausch zwischen Gelehrten genannt wird, auch darum, beiliegende Briefe oder Kurzmitteilungen, Billets, an andere Empfänger weiterzuleiten. Auch werden Zeitschriften und Bücher verschickt, die vor Ort schlecht aufzutreiben sind. Nicht nur inhaltliche Information steht im Vordergrund, die Korrespondenz hat zugleich oft eine strategische Funktion. An Sloane zum Beispiel wendet sich Leibniz an diesem Dienstag vor allem in dessen Rolle als Sekretär der Londoner Royal Society. Seit Leibniz Präsident der 1700 von ihm gegründeten Berliner Sozietät der Wissenschaften ist, kann er mit seinem englischen Kollegen auf Augenhöhe korrespondieren. Noch immer ist er vollauf damit beschäftigt, die junge Akademie in Schwung zu bringen. Es fehlt an Mitgliedern wie auch an finanziellen Mitteln. Geld soll vor allem aus dem Verkauf von Kalendern kommen, wofür die Akademie sogar ein Monopol erhalten soll. Leibniz denkt ebenfalls an mögliche Erträge aus dem Seidenproduktionsprojekt, aus Lotterien oder dem Einsatz neuartiger Feuerwehrschläuche, Brandspritzen. Letzteres soll zeigen, dass es ihm nicht um Gelehrsamkeit im Elfenbeinturm geht, sondern um anwendungsorientierte Wissenschaft, die das Ziel verfolgt, Theoriam cum Praxi zu vereinigen. Vor allem aber will Leibniz kräftig Werbung für seine Akademie machen. Sloane berichtet er von noch unbekannten astronomischen Kometenbeobachtungen, die Gottfried Kirch, Gründungsmitglied der Berliner Gelehrtengesellschaft 1686 und 1687 durchgeführt hatte, und nennt Kirch stolz und selbstbewusst unseren Beobachter in Berlin, Observator Noster Berolinensis. Erstaunlich, wie Leibniz sich auf die vielen Details ganz unterschiedlicher Sachgebiete konzentrieren kann, wenn zugleich so viele Informationen auf ihn einstürmen. Auf dem Tisch häufen sich bereits Guidis Briefe aus Hannover. Vermutlich ist auf kurzem Dienstweg gerade eine Mitteilung der Königin eingetroffen und aus dem polnischen Marienburg fragt Reichsgraf Jakob Heinrich von Flemming an. Alles natürlich wichtig und dringend. Was zuerst beantworten, was kann noch warten? Welche Themenfelder lassen sich Brief- und Adressatenübergreifend miteinander kombinieren? Aber wichtiger noch, was gilt es tunlichst an wen gerade nicht zu schreiben? Kaum ist der Ärger zwischen dem preußischen König und dem Hannoveraner Kurfürsten über die Besetzung der Stadt Hildesheim, die mit Berlin verbündet ist, durch Truppen des Herzogs von Celle verraucht, da kriegen sich beide Höfe schon wieder in die Haare, diesmal wegen eines italienischen Mönchs, Attilio Ariosti, den Sophie Charlotte als Musiker der Hofkapelle unbedingt in Berlin halten will. Und Pater Carlo Maurizio Fota ist immer noch nachhaltig verstimmt wegen der aus den Fugen geratenen Diskussionen zwischen reformierten und protestantischen Theologen in Lietzenburg. Einmal, vielleicht in genau diesem Monat, wäre Leibniz beinahe doch ein möglicherweise folgenschwerer Fehler unterlaufen. Mitten im Schreibfluss vergisst er den verabredeten Decknamen. Seiner Feder entschlüpfen beim Abfassen eines Briefes die Worte »Ich wünsche«. Leibniz entdeckt das verräterische »Ich« und verbessert »Herr Korthold wünscht«. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn Sophie Charlotte, die seine Briefe aus der Brüderstraße mitliest, er lässt sie aus Höflichkeit ihr gegenüber offen, auf diese Weise erfahren hätte, dass er die für Brandenburg exklusiv geplante Seidenraupenzucht zugleich bei der fürstlichen Konkurrenz in Dresden zu realisieren sucht. Alles wird überschattet von den Kalamitäten der großen Politik. Dunkle Wolken liegen über Europa. Seit 3 Jahren schon tobt der nordische Krieg um die Vorherrschaft im Ostseeraum zwischen dem russischen Zaren Peter I. und Schweden unter König Karl XII. Und seit Herbst letzten Jahres ist der spanische Erbfolgekrieg nach anfänglichem Geplänkel zwischen den Hauptkontrahenten, Frankreich auf der einen, England, die Niederlande, der Kaiser und das Reich auf der anderen Seite, in sein blutiges Stadium eingetreten, nachdem der bayerische Kurfürst aus der Allianz gegen Ludwig XIV. Ausgeschert und in die Pfalz einmarschiert ist. Selbst der notorische Optimist Leibniz sieht momentan wenig Anlass zur Hoffnung. In seinem langen Brief an Bouvet schließt er seinen düsteren Lagebericht über das kriegszerrüttete Europa mit den Worten: »Was die europäischen Angelegenheiten betrifft, sie sind in einer Verfassung, uns die Chinesen beneiden zu lassen.« Von China lernen. Wenn Leibniz an diesem Tag seinen Blick vom krisengeschüttelten Europa nach China richtet, dann geht es dabei nicht nur um Handelsbeziehungen, etwa um den Silberhandel, sondern um einen umfassenden Wissensaustausch mit dem Reich der Mitte. Seit vielen Jahren pflegt Leibniz Kontakte zu verschiedenen Jesuitenmissionaren in China, neben Bouvet und Fontanet auch zu Claudio Filippo Grimaldi, den er im Sommer 1689 kurz vor dessen Abreise nach Peking in Rom getroffen hatte. 1697 hatte Leibniz eine Auswahl ihrer Briefe und Schriften in den »Neuigkeiten aus China«, »Novissima Sinica«, veröffentlicht und gilt seither als ausgewiesener China-Experte in Europa. An Sophie Charlotte hatte er einmal geschrieben, er werde einen Zettel an seiner Tür anbringen lassen mit der Aufschrift »Nachrichtenbüro für China«, damit jeder wisse, an wen er sich zu wenden habe, um hierzu das Neueste zu erfahren. Von Leibniz' Sinophilie weiß auch Sloane, weshalb er Leibniz in seinem letzten Brief das kopierte Schreiben eines englischen Arztes aus China mit vielen Informationen über das dortige Leben beigelegt hat. Leibniz betrachtet die chinesische Kultur als der europäischen ebenbürtig und er blickt im fernen Reich auf der anderen Seite des eurasischen Kontinents das kulturelle Gegenstück zu Europa. Vom Anti-Europa erwartet er vor allem technik- und praxisbezogenes Wissen. Im Gegenzug glaubt er, der ferne Osten interessiere sich vor allem für die theoretischen Kenntnisse aus dem Westen, insbesondere in der Mathematik. Immer wieder, so auch in den jüngsten Briefen an Bouvet und Fontanet, warnt er jedoch die Jesuiten davor, den Chinesen zu viel Wissen preiszugeben, sonst gerate Europa eines Tages zivilisatorisch ins Hintertreffen. In diesen Tagen ist die Brüderstraße zum Nachrichtenbüro für China geworden. Eckhart bittet er, falls er nach Moskau reisen sollte, sich dort nach den zwischen Moskau und Peking pendelnden Handelskarawanen zu erkundigen. Und Bouvet und Fontenay erinnert er, dass er schon lange auf Antworten zu seinen an sie gesandten Fragenkatalogen wartet. Vor allem interessieren ihn mandschurische und chinesische Wörterbücher, geografische Informationen, Hinweise zur Berechnung der für die Schifffahrt wichtigen Längenmeridiane, medizinische Heilmittel gegen Pocken oder Syphilis, dann natürlich die Geheimnisse der chinesischen Seidenproduktion, die Anfertigung von feinem Papier oder spezielle Erfindungen, von denen er gehört hat, wie die Herstellung luftdichter Behälter aus lederähnlichem Material, auf denen man schlafen könne. Digitale Träume. Im Mittelpunkt von Leibniz' Interesse an China steht jedoch momentan etwas anderes. Bouvet hatte in seinem letzten Brief an ihn eine Beziehung hergestellt zwischen der binären Rechenmethode, die er von Leibniz kannte, und einer jahrtausendealten Orakelspruchsammlung der Chinesen. Darauf nimmt Leibniz in seinem jetzigen Schreiben ausführlich Bezug. Er glaubt, Bouvet habe etwas entdeckt, was er sich in seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Bevor er näher darauf eingeht, rekapituliert er noch einmal, wie er vor mehr als 20 Jahren die Arithmetik mit 0 und 1 entwickelt hatte. In der Tat lässt sich Leibniz' Beschäftigung mit dieser eigentümlichen Rechenmethode bis in die Pariser Zeit zurückverfolgen. Im Unterschied zum Zehnersystem kennt das Duale, Leibniz spricht vom binären oder dyadischen Zahlensystem, nur zwei Ziffern. Weitere Informationen zu diesem Zahlensystem finden Sie im Digitalbooklet zu diesem Hörbuch. Leibniz ist nicht der erste und einzige Mathematiker, der mit binären Zahlen experimentiert. Doch hat er in seinen Briefen und Schriften dieses Rechensystem immer wieder propagiert, so dass sein Name bis heute untrennbar mit der Entwicklung der Binärmathematik verbunden ist, aus welcher der Digitalcode der Computertechnologie hervorgegangen ist. Konrad Zuse, einer der Pioniere auf diesem Gebiet, wird sich 1938, noch bevor er mit dem Z3 einen der ersten funktionsfähigen Computer konstruiert, mit dem Begriff Dyadik für seine wegweisende Schaltungsmathematik ausdrücklich auf Leibniz beziehen. Die binäre Rechentechnik ist nur ein Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Moderne, der sich mit Leibniz in Verbindung bringen lässt. Ein zweiter ist die Überführung dieser Technik in eine Maschine. Das binäre oder dyadische Rechensystem hat nicht nur den Vorzug logischer Übersichtlichkeit, den Zeichen 1 und 0 entsprechen wahr und falsch in der Logik, sondern zudem den Vorteil leichterer technischer Realisierung. 1679 und 1680 entwickelte Leibniz Ideen für zwei mit dem Binärsystem arbeitende Rechenmaschinen. Die eine operierte mit Kugeln, die durch Rinnen laufen und in Löchern verschwinden sollten. Die zweite mit Zahlenrädern und Zahlenwandlern zum Wechsel zwischen Dezimal- und Binärzahlen. Im Unterschied zu der in Paris entwickelten dekadischen Rechenmaschine und ihren Nachfolgermodellen blieben die zwei dyadischen oder dualen Maschinen Papierentwürfe. Ähnlich wie die mit Dezimalzahlen rechnenden Apparate sollten sie jedoch ebenfalls Mechanismen der Speicherung von Zwischenergebnissen bieten, im Kugelmodell etwa durch die Lagerung derjenigen Kugeln, die in ein Loch gefallen waren. Bei einer binären Addition, zum Beispiel 1 plus 1 gleich 1, 0, würde eine Kugel in ein Loch gleiten, was der 0 entspräche, und die zweite Kugel als 1 weiterrollen. Wie bei den modernen digitalen Rechenmaschinen ging es hier um das gleiche Prinzip, nämlich um den dynamischen Wechsel zwischen zwei stabilen Zuständen, nur eben nicht zwischen an und aus durch elektrische Impulse hervorgebracht, sondern durch das mechanische Wechselspiel zwischen Kugel da und Kugel nicht da. Darüber hinaus hat Leibniz sich Gedanken gemacht, wie man das Binärprinzip auch in der Algebra anwenden könnte. Bei der Multiplikation von Binärzahlen beispielsweise ergeben sich folgende vier Möglichkeiten. 0 mal 0 gleich 0. 0 mal 1 gleich 0. 1 mal 0 gleich 0. 1 mal 1 gleich 1. Dies entspricht in der logischen Konjugation, wenn man wahr gleich 1 und falsch gleich 0 setzt, den 4 Möglichkeiten. 0 und 0 gleich 0, 0 und 1 gleich 0, 1 und 0 gleich 0, 1 und 1 gleich 1. Ersetzt man die Ziffern durch Buchstaben, wie es in der Algebra üblich ist, dann lässt sich beispielsweise die letzte der genannten Möglichkeiten darstellen als a und a gleich a. Um diesen Sachverhalt auszudrücken, kreiert Leibniz ein Pluszeichen in einem Kreis. A plus a gleich a. Später wird George Boole diesen Sachverhalt unabhängig von Leibniz als xx gleich x darstellen und auf dieser Basis eine algebraische Logik entwickeln, die mit den uns heute in den Computerprogrammiersprachen geläufigen Operatoren und Konjunktion oder Disjunktion und Nicht-Negation arbeitet. Mit ihrer Hilfe können die Wahrheitswerte 0 und 1 zu nahezu beliebig komplexen Ausdrücken verknüpft werden. Insofern, so könnte man sagen, ist es Leibniz gelungen, an 3 Bestandteilen mitzuwirken, die für die moderne Digitaltechnik ausschlaggebend sind. Binäre Arithmetik, mathematischer Mosaikstein, diadische Maschine, Hardware-Mosaikstein und binäre Algebra, logischer Mosaikstein. Aus Leibniz' Sicht entsprechen diese Bestandteile verschiedenen Komponenten, die er für sein zentrales Vorhaben einer allgemeinen Wissenstheorie benötigt, die auf Kombinatorik, universaler Zeichensprache, Charakteristika Universalis und einem allgemeinen Kalkül für Schlussfolgerungen, Calculus Ratiocinator, basiert. Einfache Symbole, 0 und 1, logische Regeln, um mit ihnen zu operieren, und Ideen automatisierter Verfahren, wie der Apparat mit Kugeln, Rinnen und Löchern. Erste Schritte in diese Richtungen hat Leibniz also schon unternommen. So weit, so gut. Was aber weitgehend fehlt, sind Konzepte und Methoden, mit denen man inhaltliche Informationen in numerische Größen umwandeln kann. Wörter haben Bedeutungen, beziehen sich auf Dinge oder Sachverhalte, drücken einen Sinn aus. Zahlen jedoch sind erst einmal bedeutungsneutral. Wie lassen sich also Begriffe in numerische Zeichen umwandeln, um mit ihnen so zu rechnen, dass nach den Rechenvorgängen wieder etwas Sinnvolles, mit Bedeutung Versehenes entstehen kann? Oder in der Sprache moderner Informationstheorie formuliert, auf welche Weise können semantische Gebilde in syntaktische Strukturen wechselseitig transformiert und automatisierten Rechenverfahren unterworfen werden? In Bezug auf die Dyadik ist dies für Leibniz bislang ein ungelöstes Problem, bis zum Frühjahr 1703 jedenfalls. Nun aber scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Eine Welt aus Nullen und Einsen. In seinem Rückblick für Bouvet geht Leibniz auch auf den mathematischen Nutzen im engeren Sinne ein, den er sich von der Dyadik erhofft. Hier sieht er weniger Vorzüge für den alltäglichen Rechengebrauch, außer bei der Münzwägung, dafür aber umso mehr in der Zahlentheorie. Wichtig sind für ihn dabei die Regelmäßigkeiten, die sich in Zahlen folgen, wie den Quadratzahlen, Kubikzahlen und anderen Potenzen der natürlichen Zahlen finden lassen. Leichter als im Zehnersystem geben sich bei den dyadischen Zahlenreihen wiederkehrende periodische Muster von Nullen und Einsen zu erkennen, mit denen sich die arithmetischen Progressionen solcher Zahlenfolgen besser analysieren lassen. Außerdem erwartet Leibniz vom Binärsystem wichtige Erkenntnisse für die Behandlung schwieriger Größen, wie der Kreisumfangberechnung oder für die Bruchrechnung. Er klagt in diesem Zusammenhang darüber, dass ihm für die nötigen Rechenarbeiten fähige Mitarbeiter fehlen. Immerhin, Hoffnung gibt es seit der Gründung der Berliner Sozietät der Wissenschaften. In ihrem Umfeld kann er geeignete Mathematiker suchen, sowie Philippe Naudet und Pierre d'Angicourt, die für Leibniz dyadische Untersuchungen und Proberechnungen durchführen. Mathematik ist im Leibnizschen Binärdenken von Anfang an eng verwoben mit Metaphysik. Dabei knüpft er stark an die Tradition platonischer und pythagoreischer Philosophie an. Dass Gott die Welt nach Maß, Zahl und Gewicht erschaffen habe, glaubt Leibniz, mit Hilfe seiner dyadischen Rechentechnik nunmehr präzisieren zu können. Die Eins bezeichnet die Einheit oder das Eine, die Null hingegen das Nichts oder den Mangel an Existenz. Folglich hat Gott als absolute Einheit, Eins, die Welt aus dem Nichts, Null, erschaffen. Durch die Schöpfung wird das Nichts aufgehoben. Umgekehrt wird das Geschaffene durch das Nichts begrenzt. Das heißt, nichts ist in der Welt vollkommen, zugleich gibt es aber auch kein absolutes Nichts, sondern immer nur relatives Nichts. Deshalb lehnt Leibniz auch die von Newton postulierte Idee eines absoluten physikalischen Vakuums konsequent ab. Alle Kreaturen unterscheiden sich voneinander durch ihr jeweiliges Mischungsverhältnis an göttlicher Vollkommenheit, eins, und dem Nichts, null, darstellbar in verschiedenen kurzen oder langen Ketten von Einsen und Nullen. Ketten, die auch die Hierarchie der Wesen abbilden. Die einem Menschen zugrunde liegende Reihe, so könnte man mit Leibniz sagen, ist länger als die einer Fliege, aber kürzer als die eines Engels. In Bezug auf die Geometrie vergleicht Leibniz dies mit unterschiedlich großen Kreisen, die durch ihren jeweiligen Umfang die ihnen zukommende Begrenzung erhalten. Mögen Gebilde aus Nullen und Einsen noch so lang und komplex sein, in ihrer zweiwertigen Grundstruktur offenbaren sie einmal mehr die Eleganz und Schönheit des Universums, die sich aus der Einheit der Vielfalt ergibt. Insofern ist Dyadik für Leibniz nichts anderes als der zeichenhafte Ausdruck einer Welt der farbigen Fülle, die zugleich von bestechender Klarheit ist. So wie jedes einzelne Blatt in einem Garten wiederum einen neuen Garten in sich trägt, die Welt also mit Wesen übervoll ist, sind die Zahlen bis zum Überquellen mit Zahlen gefüllt. Es gibt keine Lücken, keine Sprünge, nur stetige Übergänge. Das Kleine wird immer kleiner, doch niemals nichts. Was für die Infinitesimalrechnung gilt, trifft in der gesamten Natur zu. Man denke nur an die Meereswelle, die kein Geräusch erzeugen würde, wäre sie bloß aus lauter kleinen Nichtsen zusammengesetzt. Dass das Nichts überall vorhanden ist, heißt für Leibniz im Kontext von Überlegungen zu einem logischen Kalkül A plus nihil gleich A. Da das Nichts, nihil, zu jedem beliebigen Begriff hinzugefügt werden kann, ohne dass es ihn verändert, ist es auch in jedem beliebigen Begriff vorhanden. Das Nichts ist also nichts, vor dem wir uns fürchten müssen. Dem antiken Horror vacui, der Angst vor der Leere, setzt Leibniz die produktive Kraft der Null entgegen. Die Null ist also nicht nichts, vielmehr, mathematisch gesehen, nur der Zwilling der Unendlichkeit. Längst schon steht sie nicht mehr für die Abwesenheit einer Zahl, sondern wird als vollwertige Zahl anerkannt. Um zum Beispiel Äpfel in einer Schale zählen zu können, muss mindestens ein Apfel darin liegen. Liegt in der Schale jedoch kein Apfel, habe ich mich nicht verzählt, sondern muss die Schale mit Äpfeln füllen. Leibniz schreibt der Null weitere positive Funktionen zu. Sie sorgt etwa als Mangel dafür, dass wir nach dem Guten streben, und dass in der Welt kein totales Nichts existiert, korreliert mit der Leibnizschen Vorstellung, dass es in ihr auch keinen wirklichen Tod geben kann. Leibniz' Dyadik ist also, von ihrer weltanschaulichen Seite her betrachtet, nichts anderes als ein metaphysischer Optimismus im Gewand der Mathematik. Ein chinesisches Orakel in binärer Struktur. Von der Analogie zwischen Binärmathematik und dem christlichen Glauben einer Schöpfung aus dem Nichts, Creatio ex nihilo, ist Leibniz so begeistert, dass er 1697 Herzog Rudolf August in Wolfenbüttel vorschlägt, eine Gedenkmünze zu prägen, auf der die Erschaffung der Welt, repräsentiert durch Nachthimmel, Sonne und Sterne, sowie eine Zahlenpyramide aus Nullen und Einsen dargestellt sind. Aus diesem Grund sieht Leibniz die Analogie auch als besonders geeignet für die Missionsarbeit an, beispielsweise der Jesuiten in China. Denn die Vorstellung, Gott habe alles aus dem Nichts erschaffen, ohne sich dabei irgendeiner ursprünglichen Materie zu bedienen, sei für Nichtchristen schwierig zu verstehen. Würde man ihnen zeigen, wie man alle Zahlen durch Kombinationen von 1, Einheit und 0, Nichts, bilden könne, dann sei damit den an Mathematik interessierten Chinesen auch das Mysterium der Schöpfung aus dem Nichts leichter zu vermitteln, schreibt Leibniz an Bouvet am 15. Februar 1701. Bouvet nimmt diesen Gedanken zustimmend auf. In Peking ist der Jesuitenmissionar gerade mit der Entzifferung der aus dem 8. vorchristlichen Jahrhundert stammenden Orakelsammlung Yi Jing, Buch der Wandlungen, beschäftigt. Befragt wurde das Orakel mit Hilfe von gebrochenen und ungebrochenen Schafgarbenstängeln, später dargestellt durch geteilte und ungeteilte Linien. Zusammengesetzt war das Orakel entweder aus 3 oder 6 Linien, zumeist in Form von 8 Dreiergruppen, Triagrammen, oder 64 Sechsergruppen, Hexagrammen. Die 8 Triagramme galten als Grundzeichen mit den Naturbedeutungen Himmel, Erde, Donner, Wasser, Berg, Wind, Holz, Feuer und See. Zurückgeführt wurde das Orakel auf den legendären Kaiser Fuxi, doch im China des 17. Jahrhunderts wusste man nicht mehr, was die einzelnen Strichzeichenfiguren und die ihnen zugeordneten Schriftzeichen genau bedeuteten. Als aber Bouvet Leibniz Binärmathematik kennenlernt, vermeint er, so wird Leibniz später erfahren, blitzartig die Übereinstimmung der durchgehenden Yang-Linie und der unterbrochenen Yin-Linie mit den Ziffern 0 und 1 zu erkennen. Bouvet ist der Überzeugung, in der Dyadik den Schlüssel zur Bedeutung dieses uralten, inzwischen nicht mehr verständlichen Wissenssystems gefunden zu haben. Der französische Pater ordnet den 64 Hexagrammen die Binärzahlen 0 bis 63 zu. Er datiert sie auf die Zeit der Nachkommen Noahs, sieht in ihnen ein Zeugnis über die Weltschöpfung, wie sie der christlichen Lehre entspricht. Auf diese Weise, so folgert Bouvet, könne man den Chinesen, indem man sie mit der Dyadik vertraut macht, den biblischen Genesis-Bericht als verloren gegangenes Wissen ihrer eigenen Tradition vermitteln. Umgehend macht sich Bouvet an seine Rückantwort für Leibniz. Auf feinstem Seidenpapier notiert er seine aufregende Entdeckung und fügt seinen Zeilen eine Abbildung der Hexagramme aus der Ming-Zeit bei. Diese Abbildung finden Sie im Digitalbooklet zu diesem Hörbuch. Darauf zu sehen sind die 64 Hexagramme in zweifacher Gestalt, außen in Kreisform, innen als Quadrat. Bouvet spricht hier auch von einem magischen Quadrat. Diese Kreis-Quadrat-Form wird auch Fuxi-Ordnung genannt. Der Brief ist datiert auf den 4. November 1701. Doch wird es fast 1 Jahr und 5 Monate dauern, bis die Pekinger Sendung ihren Adressaten erreicht. Aus Sorge, die wertvolle Post könne Kaperfahrern in die Hände fallen, vertraut Bouvet sie nicht wie sonst dem französischen Handelsschiff Amphitrite an, sondern lässt sie auf einem englischen Schiff nach London schicken. Von dort aus gelangt die Brieffracht schließlich an das Jesuitenkolleg in Paris und in die Hände von Charles Le Gobien, dem Prokurator der China-Mission. Zusammen mit einem Schreiben Jean de Fontenays schickt dieser die Sendung aus Peking am 13. März 1703 in Richtung Deutschland. Das interkontinentale Jesuitennetzwerk funktioniert zwar nicht schnell, aber zuverlässig. Und so erreicht das Paket mit dem Bouvet-Brief Leibniz schließlich am 1. April 1703 in Berlin. Kaum hält Leibniz in der Brüderstraße den Brief aus dem fernen China in den Händen, versetzt ihn das Gelesene in helle Aufregung. 4 Tage darauf berichtet er davon dem Beichtvater Wotha in beinahe überschwänglichem Ton. Eine erstaunliche Sache. Es ist so überraschend. Ein wunderbares Zusammentreffen. Wiederum 3 Tage später, am 7. April, schreibt Leibniz an Jean-Paul Bignon, den Direktor der Königlichen Akademien in Paris, und teilt ihm mit, dass er aufgrund der aufregenden Neuigkeiten aus Peking seinen vor einigen Jahren an der Académie des Sciences eingereichten, dann aber wieder zurückgezogenen Aufsatz zur Dyadik noch einmal überarbeiten und neu einreichen werde. Und am 17. April schließlich wendet er sich nun auch nach England an die Royal Society. Mit dem Brief an Sloane sind nun die beiden bedeutendsten Wissenschaftsgesellschaften Europas über die dyadische Deutung des chinesischen Orakels informiert. Magisches Quadrat mit dyadischen Zeichen. Der April macht bekanntlich, was er will. Der kalte Winter wirkt noch nach, mehrmals müssen in Berlin die Straßen von Schnee und Eis geräumt werden. Noch ist der junge Frühling unbeständig. In seinem Quartier in der Brüderstraße ist Leibniz an diesem Dienstag einigermaßen ungestört. Guidis Schreiben aus Hannover erinnern ihn jedoch daran, dass er seine Rückreise nicht mehr endlos hinauszögern kann. Der Welfenhof wird ungeduldig. Zu lange schon hat Leibniz seine Dienstgeschäfte dort vernachlässigt und Knoche kann dessen Hauswesen kaum noch zusammenhalten. Seit Ende März hält sich auch Sophie Charlotte nicht mehr in Berlin auf, über Lietzenburg ist sie nach Potsdam gefahren. Bouvets freudiger Brief aber mobilisiert in Leibniz ungeahnte Kräfte. Zudem lassen die Schmerzen im Bein allmählich nach. Er nimmt die Feder zur Hand und erklärt Sloane die Bouvetsche Entdeckung. Grundlage sind zwei Linien, eine durchgezogene für die Zahl 1 und eine unterbrochene für die Zahl 0. Die obersten 8 Hexagramme, die im Quadrat auf der von Bouvet geschickten Abbildung zu sehen sind, deutet Leibniz als möglichen Bericht des Kaisers Fuxi über die Weltwerdung. Die 0 lässt sich auf die Lehre vor der Erschaffung von Himmel und Erde beziehen. Dann folgen die 7 Schöpfungstage, jeweils durch ein Hexagramm repräsentiert. Der 7. Tag, der Schabbat, ist als vollkommenster dargestellt, denn die 7 wird auf binäre Weise mit 111 wiedergegeben, also ohne 0. Außerdem sieht Leibniz, auf die kabbalistische Dreieinigkeitslehre anspielend, mit der 111 einen möglichen Bezug zur theologischen Trinität. Leibniz gibt sich hier ganz dem Spiel platonischer und pythagoreischer Assoziationsketten hin. Will man ihm also ein Etikett verpassen, sollte man ihn weder als letzten Renaissance-Magier noch als ersten Informatiker bezeichnen. Vielmehr erscheinen bei ihm beide Momente, Zahlenmystik einerseits, postmystische Informationstheorie andererseits, eng miteinander verflochten. Wie auch immer. Pater Wota ist ebenfalls vom Dyadik-Fieber angesteckt. In seinem Antwortschreiben vom 17. April spricht er diesbezüglich von einer Entdeckung, die mindestens ebenso bedeutsam sei wie die Entdeckung Amerikas. Und auch der auf denselben Tag datierte Leibniz-Brief an Sloane verfehlt seine Wirkung nicht. Der Empfänger in London lässt ihn mehrfach abschreiben, die Abschriften kursieren in den englischen Wissenschaftszirkeln. Am 13. Juni wird der Brief auch auf einer Sitzung der Royal Society vorgelesen. Strukturen der Wirklichkeit. Wir wissen nicht, was Leibniz an jenem Tag in der Brüderstraße zu sich genommen hat. Es könnte, wie des Öfteren, Braunkohl mit Rindfleisch oder Hühnerfleisch gewesen sein, dazu ein wenig Bier oder vielleicht auch eine Suppe. Letzteres steht nach eigenen Aussagen ganz oben auf seinem Speiseplan. Kaffee mit Milch dürfte auf keinen Fall gefehlt haben und vermutlich hat er sich trotz nachlassender Beinprobleme wieder einmal zu wenig bewegt. Zweifellos. Die mutmaßliche Yi-Jing-Dyadik-Übereinstimmung ist auch an diesem Tag das bestimmende Thema. Leibniz bittet Bouvet nachzuforschen, was die chinesischen Schriftzeichen bedeuten. Um ihre ursprüngliche Bedeutung herausfinden zu können, fordert er ihn zu weiteren sprachgeschichtlichen Untersuchungen auf. Von Sprachproben aus China verspricht er sich zugleich wichtige Hinweise zur Geschichte der Ausbreitung christlicher Völker, die er anhand asiatischer Versionen des Vaterunser-Gebets untersuchen möchte. Auch Eckhart, der bald nach Moskau fahren könnte, wird am 17. April in dieses Anliegen einbezogen. An einem entscheidenden Punkt jedoch weichen die Interessen von Bouvet und Leibniz an den Hexagrammen voneinander ab. Dem Jesuitenpater geht es bei deren Entzifferung vor allem um die Rekonstruktion einer heiligen Ursprache der Menschheit, um so zu den verborgenen Geheimnissen der Schöpfung vordringen zu können. Bouvet ist davon überzeugt, dass sich hinter den kanonisierten Schriften der Chinesen jüdisch-christliche Botschaften in verschlüsselter Form verbergen. Leibniz hingegen denkt in eine andere Richtung. Ihm kommt es nicht allein auf den Sinn der Schriftzeichen an, sondern auf deren Beziehung zu den Strichzeichen. Was ihn interessiert, ist vor allem formaler Natur. Er sucht nach Hinweisen für das oben beschriebene Problem der Verbindung von inhaltlicher und bloß numerischer Information. Auf welche Weise lassen sich Ideen so in Beziehung zu Zeichen setzen, dass man erstere ganz wie Zahlen einem Kalkül unterwerfen kann, was viele für unmöglich halten? Entscheidend ist für ihn nicht die Ergründung einer verborgenen Wirklichkeit hinter geheimnisvollen Zeichen, sondern die Formalisierung der Wirklichkeit durch Zeichen, um mit ihnen inhaltsunabhängig, mit Hilfe eines Kalküls so zu rechnen, dass inhaltliche Fragen automatisch entschieden werden können, ohne dass man alle Rechenschritte verstehen muss. Genau in diesem Sinne wird später Alan Turing das Problem beschreiben, wie man eine Maschine programmieren kann, die komplexe Inhalte derart in Symbole übersetzt und mit ihnen weiter operiert, dass ein Ergebnis zustande kommt, welches man interpretieren kann, ohne die Zwischenschritte der Rechenoperationen exakt begriffen zu haben. Hinweise auf eine Universalsprache, mit der man solche Operationen durchführen könnte, erwartet Leibniz in diesem Zusammenhang allerdings nur auf indirekte Weise. Die den Strichfiguren zugewiesenen Schriftzeichen sind ihrerseits bereits zusammengesetzte Zeichen, die sich wohl nicht mehr ohne weiteres in einfache Zeichen zerlegen lassen. Deswegen hält Leibniz die Triagramme und Hexagramme als direkte Grundlage zur Formulierung einer allgemeinen Symbolsprache für ungeeignet, allenfalls tauglich als Ansatzpunkt für die Bildung einer Kunstsprache chinesischer Eliten. Der mögliche Mehrwert für ein universales Kalkül liegt Leibniz zur Folge allein in der analogen binären Struktur, die Ziffern 0 und 1 einerseits, unterbrochene und durchgehende Linien andererseits. Denn genau auf solche strukturellen Entsprechungen, Isomorphien, kommt es ihm an. Sie scheinen einlösen zu können, was eine allgemeine Kunstsprache leisten soll. Die Möglichkeit zur Kalkulisierung verschiedener Gegenstandsbereiche durch ein und dasselbe formale System. Leibniz' kreative Kombinationsgabe liegt also, ganz im Sinne seiner eigenen Unterscheidung zwischen fachspezifischer und disziplinübergreifender Genialität, nicht darin, in ein einziges Wissensgebiet tief einzudringen und dort Neues zu entdecken. Vielmehr beruht sie darauf, Erkenntnisse, die in einem Bereich gewonnen wurden, im vorliegenden Fall Erkenntnisse über ein altes Kulturzeugnis, das Yijing-Orakel, auf ein ganz anderes Feld zu übertragen. Hier die Entwicklung eines universalen Rechenkalküls. Transfer in die Zukunft. Leibniz hält nun nichts mehr am Schreibtisch. Er unterbricht die Abfassung seiner Antwort an Bouvet und macht sich erwartungsvoll auf den Weg von der Brüderstraße in die königlich-preußische Bibliothek. Er hat sich daran erinnert, dass er das Yijing-Orakel bereits aus einer lateinischen Ausgabe von 1687 kennt. Fieberhaft blättert er das dortige Exemplar durch und vergleicht die darin abgebildeten Hexagramme mit der von Bouvet geschickten Abbildung. Dabei fallen ihm, wie er auch am 17. April an Sloane schreibt, signifikante Unterschiede auf. Die Hexagramme sind dort in einer anderen Ordnung dargestellt und die lateinischen Übersetzungen der chinesischen Schriftzeichen, beispielsweise Luft, Caelum, Erde, Terra, Wasser, Aqua, Berge, Montes, kann er nicht denjenigen zuordnen, die in der aus Peking erhaltenen Darstellung zu sehen sind. Auch ein in der Berliner Bibliothek zu Rate gezogenes handschriftliches chinesisch-spanisches Wörterbuch hilft ihm nicht weiter. Am Ende des Tages muss Leibniz eingestehen, dass es wohl noch ein weiter Weg sein wird, bis man Wissen und Information in eine allgemeine Zeichensprache übertragen und mit den fundamentalen Zeichen nach bestimmten algorithmischen Verfahren in automatisierter, maschineller Form rechnen kann. Auf den dafür erforderlichen Kunstgriff werde man nicht so leicht kommen können, räumt er Bouvet gegenüber ein. Leibniz greift also nicht gleich zu den Sternen, sondern ist sich bewusst, dass es bis zur Realisierung seiner kühnen Träume noch viel Zeit und enorme intellektuelle Anstrengungen vieler Personen braucht. Darüber hinaus weist Leibniz auf mögliche Grenzen eines solchen Unterfangens hin. Eine formale Generalisierung der gewünschten Art scheint zunächst nur aussichtsreich für Begriffe und Ideen, die eindeutig bestimmt sind, nicht aber für solche, die keine eindeutige Bestimmung haben. Leibniz spielt hier auf seine Unterscheidung zwischen klaren und diffusen Perzeptionen an. Uneindeutige Ideen in Zeichen umzuwandeln, können nur für diejenigen Bestandteile gelingen, die man als deutlich erkannt habe. Kurt Gödel wird 1931, wenn auch in eine andere Richtung weisend, ebenfalls auf die Grenzen einer vollständigen Beantwortbarkeit aller Fragen durch ein logisches Verfahren aufmerksam machen. Mit seinen Arbeiten zu den sogenannten Unvollständigkeitssätzen wird Gödel die Grundlagen der theoretischen Informatik und der Forschung zur künstlichen Intelligenz schaffen, indem er beweist, dass man aus formalen Systemen nicht unbegrenzt Aussagen ableiten kann. Dass ein System dieser Art nur funktioniert, wenn man in der Lage ist, seine Grenzen genau zu umschreiben, ist eine Einsicht, die Leibniz in jenen Apriltagen 1703 ebenfalls klar zum Ausdruck bringt. Und gerade darin liegt ein weiterer spezifischer Beitrag, den er, bislang weitgehend unerkannt, zur langen und komplexen Geschichte der digitalen Moderne geleistet hat. Neben Mathematik, Logik und Hardware, so könnte man sagen, nimmt also auch ein Informatik-Mosaikstein Gestalt an. Für Leibniz sind es nur lose Bruchstücke, die nicht recht zusammenpassen wollen. Erst im Rückblick werden sie zu Meilensteinen auf dem langen Weg von mechanischen Rechenmaschinen und zweiwertigen Logiken über selbsttätige Elektronikrechner bis hin zu selbstlernenden Automaten. Dabei steht Leibniz nicht nur für die programmatische Idee einer universalen Methode, alle Fragen durch Rechnungen beantworten zu können, sondern zugleich auch für die Vermutung, dass dies vielleicht nicht umfänglich möglich ist. Leibniz warnt davor, zu vieles zu versprechen, was heute das Vermögen des Menschen übersteige. Andererseits gelte es zu wissen, was zu tun sei, schreibt er an Bouvet. Man kann sich über alles streiten, aber kann man auch jeden Streit durch Rechnen schlichten? Für Leibniz scheint dies keine Frage prinzipieller Unmöglichkeit zu sein, sondern nur eine im Verhältnis zum Entwicklungsstand des menschlichen Erkenntnisvermögens. Der 17. April 1703 steht exemplarisch für sein kreatives Denken in Analogiebildungen und strukturellen Entsprechungen. Vom Auffinden solcher Entsprechungen erhofft er sich, ganz im Sinne der Idee einer Kunst des Erfindens, ars inveniendi, Neues hervorzubringen. In dem Fall möglicherweise neue Erkenntnisse für das Projekt einer universalen Wissens- und Erkenntnistechnik. Auch wenn Leibniz diesbezüglich nur verhalten optimistisch ist, bleibt die Dyadic-Yi-Jing-Parallele für ihn faszinierend. Kritische Einwände von Louis Bourget oder César Caz zu Bouvets Analogie werden Leibniz auch in Zukunft anregen, weiter über die Art der Übereinstimmung zwischen Binärmathematik und dem chinesischen Zeichenorakel nachzudenken. Ebenso hält er an der Dyadik als didaktischem Instrument der jesuitischen China-Mission fest. Die Welt der Einsen und Nullen wird ihn bis ans Lebensende in den Bann ziehen. Auf Leibniz Sarg lässt Eckhart eine Verzierung anbringen, die eine große Null mit einer Eins darin zeigt. Daneben die Worte Omnia ad unum, alles zu einem, im Sinne von alles bezieht sich auf eines. Einen einfachen Formelapparat universaler Problemlösung erwartet Leibniz von der Binärmathematik jedoch nicht. Die Welt etwas berechenbarer zu machen, das würde reichen. Eine Hilfestellung in der verwirrenden Welt vernunftbegabter Geister und ihrer Widersprüche. Und so macht sich Leibniz weiter auf die Suche nach dem Ariadne-Faden, der die Menschen aus dem Labyrinth des Denkens herauszuführen vermag. Ein Bild, das er auch in seiner Antwort an Bouvet verwendet. Später wird Ludwig Wittgenstein ein anderes Bild dafür heranziehen. der Fliege den Weg aus dem Fliegenglas zu zeigen. Hannover, 19. Januar 1710. Zwischen Geschichte und Roman, wie aus Bösem Gutes wird. Alles eine Frage der Sichtweise. Der Platz des Anderen ist die wahre Perspektive. So hat es Leibniz einmal für Moral und Politik formuliert. Das erinnert an Rosa Luxemburgs bekanntes Diktum, Freiheit sei immer die Freiheit des Andersdenkenden. Wie radikal man die Aufhebung des eigenen Standpunktes auch betreiben mag, die Sichtweise eines Gegenübers einzunehmen, ist allemal erhellend. Inwieweit sich Leibniz am 19. Januar 1710 an seine eigenen Worte erinnert haben mag, ist nicht bekannt. An diesem Tag jedenfalls sehen wir ihn vornehmlich mit den Augen einer anderen Person, des jungen Adligen Zacharias Konrad von Uffenbach. Er und sein jüngerer Bruder Johann Friedrich sind aus Frankfurt am Main angereist und bei Leibniz zu Gast. Zacharias Konrad berichtet über den Besuch in seinem Reisetagebuch. Es ist das dritte Treffen der drei Männer innerhalb von 9 Tagen. Dieses Mal sind die beiden Reisenden gekommen, um sich von Leibniz zu verabschieden. Doch auch heute werden sie nicht das erhalten, was sie eigentlich von ihm wollten. Und auch Leibniz würde die Zeit gerne anders nutzen. Stattdessen redet man über dies und das. Was zunächst wie ein höfliches Verlegenheitsgespräch daherkommt, eröffnet jedoch, liest man den überlieferten Bericht des älteren Bruders zwischen den Zeilen, ungeahnte Einblicke in Leibniz' Gedankenwelt. Einblicke in ein faszinierendes Assoziationslaboratorium, in dem viele Dinge, die scheinbar nichts gemeinsam haben, auf überraschende Weise miteinander verbunden werden. An diesem Sonntag sind es vor allem unerwartete Verknüpfungen zwischen Geschichte, Literatur und Philosophie. Heute kennen die meisten Leibniz als Philosophen und Mathematiker, die wenigsten jedoch als Historiker und Literaten. Zwar ist durchaus bekannt, dass Leibniz auch Geschichtsforschung betrieben hat, doch wird das meist als bloße Dienstpflicht im Fürstenauftrag abgetan. Als unliebsame Arbeit, die ihn nur von seiner eigentlichen Berufung als Philosoph und Mathematiker abgehalten habe. Doch was an besagtem Januarsonntag direkt oder indirekt zur Sprache kommt, zeigt indes, dass Leibniz mit Leidenschaft als Historiker denkt und forscht. Sichtbar wird außerdem, wie sehr Geschichte und Philosophie in seinem Denkhorizont ineinandergreifen, sich wechselseitig befruchten und ergänzen. Was oberflächlich daherkommt als dröge Plauderstunde dreier ungleicher Gesprächspartner, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als wilder Wirbel aus Geschichten, Fabeln und Phantasmen über Freiheit, Schuld und Notwendigkeit. Draußen vor der Bibliothekstür. Anfang November 1709 brechen die beiden Sprösslinge einer alteingesessenen Patrizierfamilie in Frankfurt auf, um sich, wie damals für junge Angehörige der Oberschicht üblich, auf eine Bildungsreise, Grand Tour, quer durch Deutschland und Nordeuropa zu begeben. Von Hildesheim kommend treffen Zacharias Konrad und Johann Friedrich von Uffenbach am 9. Januar 1710 am späteren Nachmittag in Hannover ein. Es fällt ihnen schwer, ein Quartier zu finden. In Hannover wird Karneval gefeiert und viele Fremde sind in der Stadt. Schließlich finden sie Unterkunft in der Roten Schenke in der Neustadt, Kahlenberger Straße. Zacharias Konrad von Uffenbach ist passionierter Sammler von Büchern, Handschriften und antiquarischen Gegenständen aller Art. Mit 26 Jahren verfügt er bereits über eine beachtliche Privatbibliothek. Sein Ruf als Bibliomane eilt dem in Halle promovierten Juristen voraus. Später wird er als Bürgermeister seiner Heimatstadt mit etwa 40.000 Büchern und Handschriften eine der bekanntesten Privatsammlungen des 18. Jahrhunderts anlegen. Ziel der Reise mit dem knapp 4 Jahre jüngeren Bruder ist daher vor allem der Besuch bedeutender Bibliotheken, Sammlungen und Kunstkabinette. Am Tag nach ihrer Ankunft, einem Freitag, wollen sie die kurfürstliche Hofbibliothek und die Privatbibliothek des weltberühmten und grundgelehrten Herrn Geheimen Rat von Leibniz sehen. Weder ist Leibniz inzwischen Geheimer Rat, sondern immer noch nur Geheimer Justizrat, noch trägt er einen Adelstitel von. Dass er so bezeichnet wird, zeigt jedoch, wie Leibniz' Arbeit am eigenen Mythos durchaus Früchte trägt. Berühmt ist er allemal, aber irgendwie auch Außenseiter geblieben. Am Nachmittag nun suchen die Gebrüder Uffenbach das lydische Haus in der Schmiedestraße auf. In dem reich verzierten Gebäude aus der Renaissancezeit, das der Kriegssekretär Karol von Lüde 1652 umbauen und mit einem barocktypischen Giebeldach versehen ließ, hat Kurfürst Georg Ludwig, Sohn von Ernst August und Sophie, 1698 nicht nur seine fürstlichen Buchbestände untergebracht, sondern mit ihnen zugleich seinen unternehmungslustigen Bibliothekar. Fortan wohnt Leibniz inmitten der ihm anvertrauten Buchbestände. Der Kurfürst ringt, wie schon sein Vater, mit Leibniz Freiheitsdrang und hofft, ihn damit besser an seine Dienstgeschäfte in Hannover zu binden. Tatsächlich werden die Uffenbachs in Leibniz' Wohnung vorgelassen. Doch ihr eigentlicher Wunsch, in den Bibliotheksbeständen stöbern zu dürfen, wird nicht erfüllt. Leibniz lässt sie abblitzen. Alles sei in einer solchen Unordnung, bekommen sie zu hören. Dass Leibniz mit solchen Vorwänden jeden abzuwimmeln pflegt, hatten die Brüder schon vorher erfahren. Auch die Privatbibliothek des Hausherrn bleibt ihnen versperrt, mit demselben Argument. Fadenscheiniger Vorwand, ärgern sich die Uffenbachs. Leibniz wolle lieber allein in den Buchbeständen wurmen. Was wahrscheinlich schon die Zeitgenossen ahnten, Leibniz unterschied nicht immer scharf zwischen der fürstlichen und der eigenen Sammlung. Und die vielen Unterstreichungen und Notizen in so manchem Buch, denkt er, gehen niemanden etwas an. Zumindest aber holt er für die Ernüchterten einige ausgewählte Prachtbänder aus seinen Privatbeständen und es entwickelt sich ein anregendes Gespräch. Am Abend, nachdem Leibniz sie hinauskomplimentiert hat, stürzen sich die jungen Uffenbachs ins Vergnügen des Hannoveraner Karnevals, der auch dieses Jahr von Anfang Januar über mehrere Wochen hinweg gefeiert wird, und versuchen, ihre Enttäuschung zu zerstreuen. Ein rauschendes Fest, der Maskenball im Stadtrathaus, kommt da gerade recht. Zwei Tage später, am Sonntag, dem 12. Januar, sucht Leibniz die Reisenden zu einem Gegenbesuch in ihrem Quartier auf, obwohl Zacharias Konrad von Uffenbach vehement dagegen protestiert hat und lieber einen Blick in die Kurfürstenbibliothek geworfen hätte. Vom Verdruss der Uffenbachs unbeeindruckt, verwickelt sie der sture Bibliothekshüter wieder einmal in stundenlange Gespräche. Die Uffenbachs lassen dies mit gequälter Freundlichkeit über sich ergehen und erfahren dabei viel über Leibniz' derzeitiges Vorhaben, die Rechtssammlung der Pandekten Wort für Wort abschreiben zu lassen und den Katalog der Wolfenbüttler Bibliothek zu überarbeiten. Auch klagt Leibniz, dass die englischen Reisenden in Griechenland nur auf antike Medaillen und Inschriften achten würden, nicht aber auf alte Kodizes und dass man noch viel mehr Zeugnisse aus antiker und mittlerer Zeit zu historischen und anderen Dingen erhalten und vor dem Untergang bewahren könnte. Und dergleichen. Man spürt, wie den Uffenbachs der Kopf geraucht haben muss. Dabei haben sie nur einen winzigen Ausschnitt aus Leibniz' beispiellosem Aktionsradius kennengelernt. Denn dieser hat nur über Dinge gesprochen, von denen er glaubte, dass sie ihren Interessen entsprechen. In den nächsten Tagen erkunden die Frankfurter Patrizier die Stadt, sie suchen Privatbibliotheken auf, von denen sie vorher gehört oder gelesen haben, nehmen an Buchauktionen teil, besuchen einen über Hannover hinaus berühmten Kopfrechner, der atemberaubende Zahlenkunststücke vorführt, oder sehen sich die Schlossanlage von Herrenhausen und das Lusthaus des im letzten Jahr verstorbenen Generalerbpostmeisters Franz Ernst Reichsfreiherr von Platen an. Einmal fahren sie auch ins benachbarte Loccum, um sich im Kloster von Abt Gerhard Wolter Molanus, van der Mühlen, das dortige Kunst- und Naturalienkabinett zeigen zu lassen. Abends lässt man sich im Karnevalsgeschehen treiben, entweder beim Maskenball, Redoute im Rathaus, oder beim Besuch einer Komödienaufführung im Opernhaus des Schlosses. Schließlich gehört das Vergnügen zum Pflichtprogramm eines barocken Adeligen, zumal auf solchen Kavalierstouren. Pelzstrümpfe und Filzsocken. Am späteren Nachmittag des 19. Januar also sitzen die drei Männer ein letztes Mal zusammen. Die Gegensätze können kaum größer sein. Die beiden jungen, selbstbewussten Patrizier, die gerade ihr Universitätsstudium abgeschlossen haben und hungrig auf Erfolg und Ansehen sind, und der störrische Gelehrte, der mit wohl über 60 Jahren bereits ein Greis und auf seinem Marsch durch die Institutionen als Haushistoriker und Hofbibliothekar in einem norddeutschen Lokalfürstentum hängen geblieben ist. Hoffnung, doch noch einen Blick in die Bibliotheksräume erhaschen zu können, haben die Uffenbachs nicht mehr. Vermutlich trägt ihr Gegenüber, dem sie ein wunderliches Aussehen attestieren, wie schon vor 9 Tagen Pelzstrümpfe, einen mit Pelz gefütterten Nachtrock, große graue Filzsocken anstatt der Pantoffeln und eine sonderbare lange Perücke. Die riesige schwarze Allonge-Perücke ist längst zu seinem Markenzeichen geworden. Was einst als Zeichen der Würde und Anerkennung galt, kommt allmählich jedoch außer Mode. Wider Willen droht Leibniz zunehmend antiquiert und grotesk zu wirken. Selbst Sophie mokiert sich über die vielen Stickereien auf seiner Kleidung, die wie Trödel aussehen, und Ernst August, ein jüngerer Bruder des Kurfürsten Georg Ludwig, vergleicht Leibniz' Aussehen in unverhohlenem Spott mit dem Hofnarren des Herzogs von Wolfenbüttel. Doch haben die drei auch vieles gemeinsam. Sie lieben Bücher, Handschriften und Antiquitäten, interessieren sich für Politik, Recht und Geschichte. Ebenso wie Leibniz ist Zacharias Konrad von Uffenbach promovierter Jurist und ein enger Bekannter des inzwischen verstorbenen Hiob Ludolf, der sich im Collegium Imperiale Historicum um eine überregionale Zusammenarbeit deutscher Historiker bemüht hat. Die reisenden Brüder aus Frankfurt schätzen vor allem Leibniz' Höflichkeit und Redseligkeit. Bei ihren Treffen zeigt er sich als fröhliche Plaudertasche mit einem enormen Wissen, und in gewisser Hinsicht kommen sie als Buchliebhaber doch auf ihre Kosten, denn Leibniz ist eine lebende Bibliothek und wird deshalb zuweilen als Viva Bibliotheca bezeichnet. Als Bibliothekar jedoch hat er seine visionären Jahre bereits hinter sich. Einst träumte er von einer Bibliothek, die in 2 oder 3 Zimmern wenige Kernbücher beherberge, in denen alle wesentlichen Grundbegriffe verzeichnet seien, aus denen wiederum alles Wissen abgeleitet werden könne. Eine Universalkombinatorik im Kleinformat gewissermaßen. Nun jedoch, seit 1691 auch noch Leiter der Bibliotheca Augusta in Wolfenbüttel, muss er immer wieder mit Kürzungen seines Erwerbungsetats kämpfen oder mit dem Wunsch seiner Fürsten, er möge doch bitte vor allem prachtvolle Folianten anschaffen. Leibniz hingegen geht es weniger um das herrschaftlich Repräsentative als um das politisch Funktionale. Die Fürstenbibliothek soll Teil eines Ensembles an Institutionen informationsbasierter Machtausübung werden, gedacht als eine Art Pyramide des politischen Wissens. Zuunterst Archive und Bibliotheken, die Informationen zusammentragen und aufbewahren. Darüber Registraturämter und Statistikbüros, wo das Wissen zu tabellarischen Daten verarbeitet wird, um es schließlich in staatlichen Kanzleien zur Steuerung von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft aufzubereiten. Das so gewonnene Wissen soll dann auf verdichtete Weise dem Fürsten, an der Spitze der Wissen-ist-Macht-Pyramide, in Form transportabler Staatstafeln zur Verfügung gestellt werden. Diese Tafeln soll er wie in einem eisernen Kästlein mit sich führen können, um darin jederzeit wichtige Daten und Schlüsselbegriffe für sein politisches Handeln nachzuschlagen. Doch diese Fantasien liegen lange zurück. Immerhin ist es Leibniz über die Jahre gelungen, die Buchkollektion der Welfenfürsten durch den Ankauf größerer Sammlungen zu stattlichen Kabinettsbibliotheken auszubauen. Und den Uffenbachs kommt in Hannover zu Ohren, dass die ihnen vorenthaltene Hofbibliothek in Leibniz' Haus angeblich an die 50.000 Stück Bücher enthalten solle. Dass darin alles in Unordnung sei, ist vielleicht nur teilweise ein Vorwand von Leibniz. Tatsächlich ringt er schon seit langem mit einer stringenten Aufstellung, entwirft immer wieder aufs Neue Systematiken, um die explodierende Masse an Drucken, seiner Ansicht nach werden ohnehin zu viele Bücher geschrieben, in den sich ausdifferenzierenden Wissenschaften sachgerecht ordnen zu können. Werkzeug des Historikers. Kaum haben die Brüder Platz genommen, wahrscheinlich im Audienzzimmer, das sich im Erker des ersten Obergeschosses befindet, werden sie abermals von Leibniz in ein munteres Gespräch verwickelt. Wieder dreht sich alles um Handschriften und Druckwerke zu Themen aus der Rechtskunde, Politik und Geschichtswissenschaft. Leibniz ist, das belegt dieser 19. Januar, nicht nur oberflächlich an Geschichte interessiert. Seine Arbeit an der Welfenhistorie betrachtet er keineswegs, wie immer wieder behauptet, als bloße Kernerarbeit, die ihm zwar den Lebensunterhalt sichern, ansonsten aber nur von seinen eigentlichen Leidenschaften in Philosophie oder Mathematik ablenken würde. Umgekehrt ist Leibniz' Wirken als Historiker unter Fachkollegen bis in die Gegenwart nur wenig beachtet worden, obwohl seine diesbezüglichen Ansätze durchaus sehr modern gewesen sind. Seit 25 Jahren sitzt Leibniz nun an der Abfassung einer Hausgeschichte für das Welfengeschlecht. Aber noch immer hat er dazu nichts Größeres in Buchform vorgelegt. Dabei könnte Kurfürst Georg Ludwig eine öffentliche Würdigung, die den Stammbaum seiner Ahnen preist, gut gebrauchen. Die Verleihung der 9. Kurwürde an das Haus Braunschweig-Lüneburg könnte so weiter gefestigt werden. Ebenso ließe sich damit der Anspruch auf die in Aussicht gestellte Thronfolge in England untermauern. Georg Ludwig nennt die Historia Domus nur noch das unsichtbare Buch. Dabei beschäftigt Leibniz in seiner Geschichtswerkstatt eine ganze Reihe von Sekretären und Schreibern für das Sammeln und Kopieren historischer Quellen. Doch ein Werk zu verfassen, das bloß die Familiengeschichte des Welfenhauses verherrlicht, hat er ohnehin nicht vor. Zu sehr interessieren ihn selbst die kleinsten historischen Details. Zudem ist das Projekt längst zu einer breit angelegten Reichsgeschichte im europäischen Kontext ausgeufert. Vor allem aber sorgen Leibniz' gründlicher, akribischer Perfektionismus und ein kritisches Quellenverständnis dafür, dass die Welfenhistorie eher zu einer ausgewogenen wissenschaftlichen Darstellung zu werden droht, als zu einer glorifizierenden Herrscherpanegyrik. Immer wieder verhindern wissenschaftliche Genauigkeit und der Anspruch auf Objektivität eine politische Indienstnahme historischer Argumente. Das verdeutlicht ein Brief, den Leibniz an diesem Sonntag anfertigt. Andreas Gottlieb von Bernstorff, seit 1709 Premierminister am Hannoveraner Hof, hatte Leibniz darum gebeten, aus dem Sachsenspiegel und dem Schwabenspiegel Stellen herauszusuchen, die Bernstorffs Position im mecklenburgischen Ständekampf, in dem um Steuerfreiheit adliger Güter gestritten wurde, unterstützen sollte. Doch beim besten Willen kann Leibniz in den geschichtlichen Rechtsquellen weder Argumente für noch gegen eine solche Steuerbefreiung finden. Er bedauert, Bernstorff nicht weiterhelfen zu können, bleibt in seiner wissenschaftlichen Integrität aber unbestechlich. Und so leistet er gewissermaßen passiven Widerstand gegen die Instrumentalisierung von Geschichte durch politische Interessen. Ob Leibniz diesen Brief vor oder nach seinem Treffen mit den Uffenbachs zu Papier gebracht hat, lässt sich nicht ermitteln. Auf jeden Fall dreht sich auch die Diskussionsrunde am Nachmittag in weiten Strecken um sein Welfengeschichtsprojekt. Erörtert werden die Scriptores Rerum Brunsvicensium, eine von Leibniz herausgegebene Quellensammlung, die als Grundlage für die Abfassung des eigentlichen Geschichtswerkes dienen sollte. Der erste Band wurde 1707 veröffentlicht, an diesem Nachmittag spricht man vor allem über den zweiten Band, der noch nicht erschienen ist. Nicht immer gelingt es Leibniz, für seine Edition die besten Vorlagen und zuverlässigsten Textzeugen zu verwenden. Gleichwohl ist er ständig darum bemüht, Abschreibfehler, spätere Zusätze und andere Verfälschungen der Überlieferung aufzudecken. Zugleich setzt er sich mit der zu seiner Zeit vorherrschenden radikalen Skepsis hinsichtlich der Zuverlässigkeit historischer Überlieferung auseinander, bekannt unter dem Namen Pyrrhonismus, nach dem griechischen Skeptiker Pyrrhon von Elis. Bei Leibniz jedoch zieht die pyrrhonische Skepsis nicht die Zertrümmerung jeglicher historischer Gewissheit nach sich. Vielmehr wird sie zum Ausgangspunkt für die Konstitution kritischer Geschichtswissenschaft. Deren Aufgabe ist es, Wahrheiten und Mythen, Fakten und Fiktionen voneinander zu scheiden, auch wenn dies nicht immer vollends gelingen mag. Der Nachweis von Fälschungen gehört dabei zur Arbeit des Historikers. So berichtet Leibniz, als die Offenbachs auf die Münzsammlung von Molanus zu sprechen kommen, dass man in Paris ein neues Verfahren entwickelt habe, um Medaillen mit einem speziellen Firnis zu überziehen, so dass sie wie antike Stücke aussehen. In methodischer Hinsicht orientiert sich Leibniz bei seiner Forschung als Historiker am Beweisverfahren der Juristen, indem er, wie diese, zwischen verschiedenen Stufen der Gewissheit unterscheidet. Unumstößlicher Beweis, sehr wahrscheinliche Annahme, Präsumption, gering wahrscheinliche Annahme, Konjektur, zuletzt bloße Indizien und Mutmaßungen. Mit dem älteren Offenbach teilt Leibniz die Begeisterung für mittelalterliche Handschriften. Vermutlich gehört er, nebenbei bemerkt, zu den ersten Historikern, die explizit den Begriff des Mittelalters als Epochenbezeichnung verwenden. Leibniz kommt schließlich auch auf viele alte Urkunden und Chroniken zu sprechen. Dabei geht er auf verschiedene Fortsetzungen einer Chronik ein, die Martinus Polonus, Martin von Troppau, im 13. Jahrhundert begonnen hatte. Warum er sich derzeit gerade für den mittelalterlichen Chronisten Polonus so sehr interessiert, verdeutlicht ein wenige Tage später eintreffender Brief von Bartholomäus de Bos. Der eng mit Leibniz vertraute dominikanische Theologe teilt ihm mit, er habe in Hildesheim eine Handschrift der Polonus-Chronik einsehen, darin aber keinerlei Hinweise auf die Geschichte der Päpstin Johanna finden können. Was aber hat es damit auf sich? Eine Frau auf dem Papststuhl? Aus Polonus' Werk und anderen Chroniken, über die an diesem 19. Januar gesprochen wird, kennt Leibniz die Geschichte der Papissa Johanna, die angeblich im 9. Jahrhundert gelebt haben soll. Nach dem Pontifikat von Leo IV., so ist überliefert, habe eine Frau unter dem Namen Johannes Anglicus über 2 Jahre und 7 Monate unerkannt den Papststuhl innegehabt. Als junge Frau sei sie in Athen in den Wissenschaften ausgebildet worden. Mit ihrem Liebhaber auf göttliches Geheiß nach Rom gereist, habe sie dort, verkleidet als Mann, wegen ihrer außergewöhnlichen Gelehrsamkeit großes Ansehen erworben. Nach ihrer Wahl zum Papst sei sie von ihrem Vertrauten schwanger geworden. Auf dem Weg von St. Peter zum Lateran sei sie in der Nähe des Kolosseums von Wehen überrascht worden und habe dort ein Kind zur Welt gebracht. Wegen des Skandals würden alle Päpste fortan diesen Ort meiden. Zu Leibniz-Zeiten ist diese Geschichte überschattet von den konfessionellen Konflikten zwischen Katholiken und ihren Gegnern. Während Erstere sie als reine Legende bezeichnen, propagieren Protestanten und Reformierte die Echtheit der Erzählung und sehen darin einen weiteren Beleg für die Unmoral und Schandhaftigkeit der Papstkirche. Ob das Überlieferte für wahr gehalten wird oder nicht, beide Seiten sind sich darin einig, dass das Geschilderte zutiefst zu verabscheuen ist. Es zeige, darin herrscht Konsens, zu welch unerhörten Taten Frauen mitunter fähig seien. Mit Leibniz hingegen beginnt sich dieses negative Frauenbild zu wandeln. In detaillierter Quellenanalyse versucht er nachzuweisen, dass die Geschichte nur eine Fabel sei. Weder übernimmt er dabei die üblichen Schmähungen des weiblichen Geschlechts, noch das vermeintliche Frauenlob, es würde sich hier lediglich um einen männlichen Geist in weiblichem Körper handeln. Vielmehr betont er, dass es für Frauen nichts Ungewöhnliches sei, in Männerkleidung zu schlüpfen, um sich Bildung und Ansehen verschaffen zu können. Vielleicht habe eine Frau, verkleidet als Bischof, im Gedränge der Pilger ein Kind geboren, mutmaßt Leibniz, gewissermaßen auf der untersten Stufe historischer Wahrscheinlichkeit, als möglichen wahren Kern der sagenhaften Erzählung. Er verweist die Geschichte somit in das Reich der Fabeln, verzichtet dabei aber auf jegliche frauenfeindliche oder konfessionelle Polemik. Ein Beispiel praktizierter Ökumene, könnte man sagen, in Gestalt historischer Aufklärung. Zu Zur Zeit des Besuchs der Uffenbachs hat Leibniz seine lange Schrift zur Päpstinnenlegende wohl schon weitgehend abgeschlossen. Sie ist eine der umfangreichsten selbstständigen Abhandlungen, die als Nebenprodukt der Welfengeschichte, der Annales Imperii, entstehen. Publiziert wird sie allerdings erst viele Jahrzehnte später, 1758, unter dem melancholisch-literarischen Titel Flores Sparsi in Tumulum Papissae. Blumen verstreut auf dem Grab der Päpstin. Sicherlich auch eine Anspielung auf die weit verbreitete Wendung von der Arbeit des Historikers als Blütenlese. Man denke nur an die oft Polonus zugeschriebene Schrift Flores Temporum, die ebenfalls von der Päpstin handelt. In seinem Florilegium zur Beisetzung der Päpstinnenlegende bringt Leibniz sein ganzes ihm zur Verfügung stehendes Instrumentarium gelehrter Quellenkritik zum Einsatz. Mit Fug und Recht kann die Abhandlung als Lehrstück kritischer Geschichtswissenschaft gelten. Dennoch steht sie bis heute nur in der lateinischen Erstausgabe zur Verfügung. Gott vor Gericht. Was Leibniz am Vormittag unternommen hat, lässt sich nicht genau nachweisen. Eher unwahrscheinlich ist allerdings, dass er zum Sonntagsgottesdienst gegangen ist. Obwohl als Metaphysiker stets um die Einheit von Glaube und Vernunft bemüht, gilt er unter den Zeitgenossen nicht gerade als eifriger Kirchgänger. Ja, in Hannover eilt ihm der Ruf als Glöwenix, plattdeutsch für Glaube nichts, voraus, weil er nur selten bei Predigten und Andachten anzutreffen ist. Mit Sicherheit jedoch liegen auf seinem Schreibtisch wieder einmal eine Menge Briefe, die der Beantwortung harren. Darunter zum Beispiel Schreiben führender Mitglieder der Berliner Sozietät der Wissenschaften, die ihren Präsidenten darüber informieren, dass die geplante erste Ausgabe der Akademie-Zeitschrift Miscellanea Berolinensia immer noch nicht erscheinen kann. Auch sonst kann Leibniz nicht über einen unzureichend gefüllten Schreibtisch klagen. Wenn er gegenüber den beiden Uffenbachs von Unordnung spricht, dürfte sich dies nicht nur auf die kurfürstlichen Buchbestände beziehen. Immerhin steht in seinem Arbeitszimmer für die stetig wachsende Zahl an beschriebenen Bögen und Zetteln seit einiger Zeit ein aufklappbarer Exzerpierschrank mit mehrstöckigen Reihen kleiner Schubladen bereit, in dem Leibniz seine Notizen auf Schnipseln und Streifen aufzubewahren pflegt. Unter den vielen Papieren, die ihn umgeben, befinden sich ebenso Materialien zu einem umfangreichen Buchprojekt, das kurz vor dem Abschluss steht. Es geht um eine große Synthese von Philosophie und Theologie, in die all seine metaphysischen Überlegungen einfließen sollen, von den frühen Ansätzen seiner jungen Jahre bis hin zum Discours de Métaphysique 1686 und dem Système Nouveau 1695. Ziel ist ein grundlegendes Werk über die Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und den Ursprung des Übels. Schon immer haben ihn diese Grundsatzfragen beschäftigt, doch erst jetzt nehmen seine Antworten darauf in Form einer größeren Buchveröffentlichung konkrete Gestalt an. Wichtige Impulse dazu hatte Leibniz einige Jahre zuvor in den Gesprächen mit der preußischen Königin Sophie Charlotte und ihrem Kreis erhalten. In mehrfacher Hinsicht erwiesen sich die Diskussionsrunden in Berlin und Lietzenburg als fruchtbar. Zwei große Werke gewannen in dieser Zeit entscheidend an Kontur. In den Nouveaux Essais sur l'Entendement Humain, neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand, die erst lange Zeit nach Leibniz' Tod veröffentlicht werden sollten, setzte er sich mit John Lockes erkenntnistheoretischen Thesen auseinander. Teile des Manuskripts verfasste er während der Kutschfahrten zwischen Hannover und Berlin. Ein weiteres Manuskript widmete sich der Widerlegung der Kritiken von Pierre Bell an Leibniz' Optimismusprogramm. Beide Buchvorhaben sind eng mit dem Schicksal von Sophie Charlotte verbunden. Als Leibniz von Lockes Tod erfuhr und dann auch noch die junge Königin, die sich auf dem Weg zum Hannoveraner Karneval befand, erkrankte, vermutlich an einer Grippe oder schweren Erkältung, und am 1. Februar 1705 überraschend starb, ließ er das Manuskript der Nouveaux Essais, sein Hauptwerk zur Erkenntnistheorie, in der Schublade verschwinden. Anders dagegen das geplante Werk gegen Bell. Leibniz schreibt weiter daran und wird es veröffentlichen, nicht zuletzt auch in Erinnerung an Sophie Charlotte, deren Tod ihn in eine tiefe, lang andauernde Trauer gestürzt hat. 1707 ist das Manuskript weitgehend abgeschlossen. Der in Berlin sesshafte Hugenotte Charles Ancillon hat als französischer Muttersprachler beim stilistischen Feinschliff geholfen. Doch die Suche nach einem Verleger zieht sich hin, bis Isaac Troyel in Amsterdam sich schließlich bereit erklärt, das Buch zu drucken. Seit Herbst letzten Jahres läuft die Drucklegungsphase. Leibniz korrigiert die aus Amsterdam in Tranchen eintreffenden Druckfahnen. In den Tagen um den 19. Januar sitzt er gerade an der Durchsicht des Registers und an der Abfassung des Vorworts. Das ist sicherlich mit ein Grund dafür, dass er Besucher wie die Gebrüder Uffenbach abwimmelt, statt sie womöglich stundenlang durch die Bibliotheksbestände in seinem Wohnhaus zu geleiten. Obwohl die Drucklegung fast abgeschlossen ist, steht der Titel des Buches noch immer nicht fest. Leibniz wird es schließlich Essai de Théodicée nennen. Und noch im Laufe des Jahres wird es veröffentlicht. Das Buch umfasst ohne Anhänge 660 Seiten im Oktavformat und ist das einzige größere philosophische Werk, das zu Leibniz' Lebzeiten erscheinen wird. Der Titel, für den er sich entscheidet, verrät, worum es im Kern geht. Das Kunstwort, bestehend aus Theos, Gott, und Dike, Gerechtigkeit, impliziert die Fragestellung: Wie kann die Welt die bestmögliche sein, wenn sich darin so viele Übel und Mängel finden? Wie lassen sich diese Unvollkommenheiten angesichts der Güte, Weisheit und Allmächtigkeit Gottes rechtfertigen? Gott höchstpersönlich, darum dreht sich alles in der Theodicee, wird vor den Richterstuhl der Vernunft zitiert und von Leibniz als dem besten aller möglichen Anwälte angeklagt, verteidigt und freigesprochen. Schon in früheren Schriften und Briefen, etwa im Discours de Métaphysique und im Briefwechsel mit Arnaud, hatte er erläutert, Gott sei bei der Schöpfung auf die innere Passung aller Teile, Kompossibilität, angewiesen gewesen. Die Existenzwerdung der Welt erforderte notwendig eine Einschränkung der Vollkommenheit, und die Rede vom Bestmöglichen umfasste auch einen Vervollkommnungsauftrag an den Menschen. Von der radikalen Kritik Bells und anderer herausgefordert, sieht sich Leibniz veranlasst, sein Weltverständnis noch einmal ausführlich darzulegen und zu begründen. Im Fokus stehen die Übel und das Schlechte. Physische Übel ergeben sich notwendig aus der Endlichkeit des Seienden. Moralische Übel sind möglich, weil der Mensch über Freiheit verfügt und das Gute mit seinem Handeln verfehlen kann. Eine manichäische Auffassung, wie Leibniz sie auch Bell unterstellt, lehnt er ab. Das Böse in der Welt habe keine eigene Existenz. Es ergibt sich nur indirekt aus der Abwesenheit des Guten oder indem jemandem etwas Gutes vorenthalten bleibt. Leibniz nennt dies Privation des Guten. Positivierungen des Schlechten. Vor diesem Hintergrund entfaltet Leibniz ein ganzes Arsenal an Argumenten und Techniken zur Rechtfertigung der Übel in der Welt. Dabei ist die Lösung des Theodizee-Problems in der Annahme, in der Welt sei alles ordentlich und harmonisch eingerichtet, bereits vorprogrammiert. Wenn nämlich sämtliche Dinge und Prozesse einen Zweck besitzen und ein Ziel, Telos, in sich tragen, dann muss, auf einer höheren Ebene betrachtet, auch das vermeintlich Zweckwidrige letztlich ebenfalls einen Zweck haben, das Negative positiv sein und das Unglück dem Glück dienen. Davon ausgehend entfaltet Leibniz in seinem Buch ein breites Spektrum an Strategien, um die Übel zu positivieren. Was zunächst unschön erscheint, verschwindet oft schon, indem man die Perspektive wechselt. Er vergleicht das mit sogenannten Anamorphose-Bildern in der Kunst, die ihren konkreten Bildinhalt erst zu erkennen geben, wenn man sie aus einem bestimmten Blickwinkel, in einem Spiegel oder einem speziellen Prisma betrachtet. Andere Übel wiederum sind nur für sich betrachtet negativ, im Ganzen jedoch gibt sich eine wunderbare Ordnung zu erkennen. Ein großes Quadrat beispielsweise lässt sich in viele kleine Quadrate zerlegen. Bricht man aus einem dieser Quadrate ein kleines Stück heraus, dann ist die danach zusammengesetzte Figur unvollständig. Sie zeigt ihre vollendete Schönheit erst, wenn man das herausgebrochene Stück, das für sich gesehen unregelmäßig und hässlich erscheint, hinzufügt. Auch im Bereich der Moral gilt, dass Laster dazugehören, um das größtmögliche Glück hervorzubringen. Wenn es nur Tugend gäbe, würde es wenig Gutes geben. König Midas, so Leibniz, fühlte sich weniger reich, als er alles, was er besaß, in Gold verwandelt hatte. Leibniz preist die Mannigfaltigkeit und malt sich aus, wie grausam es sein müsste, wenn alles nur durchgängig perfekt und glänzend schön wäre. Eine Bibliothek, gefüllt einzig mit gut eingebundenen Vergilen, fortwährend Arien aus Lullys Oper, Cadmus und Hermione singen, alles Porzellan zerbrechen, um nur noch aus goldenen Tassen zu trinken, nur diamantene Knöpfe tragen, nur Rebhühner essen und so weiter. In der Musik sind Dissonanzen nötig, um die Harmonie hervorzubringen. Ein Zitherspieler würde verlacht, spielte er immer nur auf derselben Saite. Alles erfüllt also im Ganzen betrachtet seinen Zweck und trägt zum Reichtum, zur Fülle und Schönheit des Universums bei. Was sich nicht auf diese Weise wegteleologisieren lässt, relativiert Leibniz. Wenn Bell sagt, der Mensch sei böse und unglücklich, überall seien Gefängnisse und Spitäler, dann entgegnet Leibniz, dass es unvergleichlich mehr Gutes als Schlimmes im menschlichen Leben gebe, sowie auch unvergleichlich mehr Häuser als Gefängnisse existierten. Das Schlechte und Böse als für das Gute und Bestmögliche notwendig. Das Malum als Bedingung des Optimums. Indem Leibniz Bilder und Vergleiche aus Kunst, Musik, Moral und Geometrie das ganze Universum anthropomorphisieren, wird alles, was sich in der Welt in Gegenwart und Geschichte beobachten und deuten lässt, in die Sphäre des Göttlichen transzendiert und damit in einen Bereich übertragen, der als der Erfahrung und Vernunft des Menschen unzugänglich gilt. In der Rolle des Advokaten Gottes strapaziert Leibniz die menschliche Rationalität also reichlich. Gehören diese Dinge nicht eigentlich ausschließlich in den Bereich des Glaubens? Kann hier der menschliche Verstand überhaupt urteilen? Im Theodizee-Prozess scheint die Vernunft als Richter ungeeignet, weil sie darin ihren Zuständigkeitsbereich überschreitet. Immanuel Kant wird später in diesem Zusammenhang von Herausvernünfteln sprechen. Dass Leibniz Apologie des Schlechten in der Welt in Voltaires Candide so eine vernichtende Kritik erfahren hat, ist daher nicht verwunderlich. In Voltaires Roman verkörpert Dr. Pangloss alle Klischees des weltfremden Gelehrten, der den eigenen Egoismus, Krieg und Verderben, die tragischsten Ereignisse, ja sogar das furchtbare Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755 als etwas Wunderbares und Notwendiges preist. Umstritten ist, ob die Kritik Leibniz überhaupt trifft und nicht vielmehr die Vertreter eines populären Optimismus, wie er für die Frühaufklärung charakteristisch ist. Dieser zeichnet sich aus durch die normative Rechtfertigung des Faktischen, die nirgendwo prägnanter zum Ausdruck kommt als in Alexander Popes Gedicht »An Essay on Man« von 1734, kulminierend in der Zeile »Whatever is, is right«. Leibniz sieht die Welt nicht naiv durch eine rosarote Brille. Ihm geht es vielmehr um eine lebenspraktische Haltung angesichts jederzeit möglichen Unheils und drohenden Unglücks. Negative Ereignisse sind unausweichlich, mit ihnen umzugehen lässt sich aber lernen. Und über mangelnde Rückschläge und Niederlagen im eigenen Leben kann Leibniz sich wahrlich nicht beschweren. So erwächst denn seine Philosophie aus genau dieser Erfahrung, dass man Katastrophen verkraften kann und aus Krisen oft gestärkt hervorgeht. Und tatsächlich hat er tagtäglich eine Welt vor Augen, in der einerseits Menschen in großer Armut leben, und dennoch nicht klagen, obwohl ihnen nicht das Beste zuteil geworden ist. Andererseits gibt es in dieser Welt Menschen, die in Reichtum und Überfluss leben, dessen jedoch überdrüssig geworden sind und ihr Glück gar nicht mehr zu schätzen wissen. Jammern auf hohem Niveau, das Elend verdoppeln, indem man ständig darüber lamentiert. Die paradoxe Dialektik von Glück und Unglück ist in gewisser Hinsicht zeitlos, vielleicht eine Konstante. Leibniz jedenfalls schätzt die Kontraste. Mangel beflügelt Kreativität, Not macht erfinderisch. Wer nur Sonnenschein kennt, findet ihn zuweilen langweilig. Erst Regen und grauer Himmel machen ihn zu einem besonders freudigen Erlebnis. Auch unangenehmen Erfahrungen eine positive Seite abzugewinnen, wer weiß, wozu das gut ist, hilft einem über vieles besser hinweg. Mit dem engstirnigen Dr. Pangloss hat Leibniz pragmatischer Optimismus auf jeden Fall nichts zu tun. Zwar mag der Pessimist am Ende vielleicht recht haben, doch bis dahin lebt der Optimist zufriedener und weniger bedrückt. Zweifellos. Voltaires Candide hat den Blick auf die disziplinierte Heiterkeit Leibniz verstellt. Die Voltaire-Kritik mancher Leibniz-Verteidiger hingegen den auf die nicht zu leugnende problematische Seite einer solchen Philosophie. Was im Alltag gut funktioniert, was einer sympathischen Einstellung zum Leben und dessen Unbill entspricht, wird jedoch schwierig, wenn man es zum Welterklärungsmodell überhöht, zum kosmologischen Prinzip verallgemeinert. Dann nämlich scheint allem Übel in der Welt tatsächlich etwas Nützliches oder Notwendiges anzuhaften. Darf man, um Gutes zu erreichen, auch etwas Schlechtes tun? Heiligt der Zweck die Mittel und gibt der Erfolg immer recht? Sicher geht es Leibniz nicht darum, den Menschen moralische Freifahrtscheine auszustellen. Doch seine Metaphysik bietet wenig Argumente, ein solches Missverständnis zu verhindern. Unbekannt ist, ob die Offenbachs der versagten Bibliotheksbesichtigung in Leibniz Haus auch etwas Positives abzugewinnen vermochten. Seine Redseligkeit scheint sie immerhin ein wenig entschädigt zu haben. Wer weiß, hätte Leibniz ihnen Einblicke in die Bibliotheksräume gewährt, wäre es vielleicht nicht zu solch ausführlichen Unterhaltungen gekommen und die Nachwelt wäre eines seltenen Zeugnisses barocker Gesprächskultur beraubt worden. Aus Sicht der reisenden Brüder also eher weniger erfreulich, aber aufs Große und Ganze gesehen vielleicht doch ganz gut. Zornig und brutal. Der letzte König Roms. Ist also die Beschäftigung mit historischen und literarischen Themen an jenem Nachmittag nur ein jäher Absturz aus den Höhen der Philosophie vom Vormittag? Weit gefehlt. Im Vorwort der Theodicee, das Leibniz in diesen Tagen formuliert, schreibt er, dass ihm seit seiner Jugend Gegenstände philosophischer Meditation ebenso zugesagt hätten wie Geschichte und Fabeln. Neben Martin Luthers Schrift gegen Erasmus von Rotterdam nennt er in diesem Zusammenhang das Werk von Laurentius Valla, einem Schriftsteller des Humanismus aus dem 15. Jahrhundert. Am Ende der Theodicee fasst Leibniz seine Thesen und Argumente nochmals in Form einer Kurzerzählung zusammen, in der er eine literarische Episode aus Wallers Schrift über den freien Willen, De libero arbitrio, aufgreift und weitererzählt. In der Erzählung geht es um eine Person, die historisch nachweisbar ist, den römischen König Sextus Tarquinius, ältester Sohn des Königs Tarquinius Superbus, der sich nach antiker Überlieferung Dionysos von Halikarnassos, Titus Livius, Ovid durch üble Taten zum Tyrannen aufgespielt hatte und von den Römern vertrieben wurde. Valla wie Leibniz stellen sich nun die Frage, ob der letzte Tarquinierkönig anders hätte handeln können, wenn er gewollt hätte, oder ob sein Schicksal unabwendbar war und deshalb nicht er, sondern letztlich Gott für dessen Handeln verantwortlich gemacht werden müsse. Valla lässt Sextus Tarquinius das delphische Orakel befragen, das ihm eine unheilvolle Zukunft verkündet. Auf die Frage, warum er ihm kein besseres Schicksal verkünden könne, antwortet Apollo, dass er nicht die Zukunft zu ändern vermöge, da diese durch den göttlichen Willen Jupiters festgelegt sei. Leibniz spinnt die Geschichte Vallas in Form von mehrfach ineinander verschachtelten Erzählungen weiter und lässt Sextus Tarquinius nach Apollo in Delphi auch Jupiter im Tempel Dodona aufsuchen. Dort muss der junge Tarquinia erfahren, dass er böse Taten verrichten werde, wenn er nicht auf die Krone Roms verzichten wolle. Dodonas Oberpriester Theodorus beobachtet diese Szene und wendet sich verwundert an Jupiter, der ihn zu seiner Tochter Pallas Athene schickt. Diese lässt Theodorus in ihrem Tempel einschlafen und führt ihn im Traum vor einen riesigen Palast. Im Palast der Lose des Lebens erblickt der Oberpriester mehrere Gemächer, in denen, wie auf einer Bühne, verschiedene mögliche Lebensverläufe des Sextus Tarquinius dargestellt sind. Ein Sextus, welcher der Warnung des Orakels folgend nicht nach Rom, sondern nach Korinth geht und dort als reicher und angesehener Mann stirbt. Ein anderer, der nach Thrakien geht, die Tochter des ansonsten kinderlosen Königs heiratet, auf dessen Thron folgt und von den Untertanen verehrt wird. Und im obersten Gemach des Palastes sieht Theodorus wiederum einen dritten, diesmal den tatsächlichen Sextus. Wie er zornentbrannt den Tempel des Jupiter verlässt, nach Rom reist, dort Unheil anrichtet und Lucretia, die Frau seines Freundes, schändet, anschließend verjagt wird und unglücklich sein Leben beschließt. In jedem Gemach liegt ein Buch des Schicksals, und jeder Sextus trägt eine Zahl auf der Stirn. Sie bezeichnet eine bestimmte Stelle im Buch seines jeweiligen Zimmers. Dort findet Theodorus die Geschichte nun auch in all ihren Einzelheiten. In dem Moment erwacht er aus dem Traum, dankt der Göttin und preist Jupiters Gerechtigkeit. Leibniz glaubt, anhand dieser Schilderung veranschaulicht zu haben, dass die göttliche Vorsehung, Providentia, den freien Willen des Menschen nicht behindere. Gott überblicke zwar die Gesamtheit aller möglichen Welten, schränke aber die menschliche Freiheit nicht ein, die darin bestehe, der eigenen seelischen Neigung folgend, zwischen einer großen, aber letztlich begrenzten Anzahl an Möglichkeiten zu wählen. Die kleine Fabel am Schluss der Theodicee zeigt Leibniz ausgesprochene Vorliebe für Geschichte und das Erzählen von Geschichten. Ob in Form von Gedichten, Kurzgeschichten oder sogar kleinen Theaterstücken. Sein Talent in dieser Hinsicht ist an den Höfen sehr gefragt. Manchmal tritt er sogar als Schauspieler auf, etwa als Darsteller des Sternguckers und Astrologen auf einem Jahrmarkt in einem Stück des Lietzenburger Theaters. Vor allem der Karneval, der in Hannover gerade wieder ausgiebig gefeiert wird, bietet Leibniz wiederholt Anlass, seine literarischen Ambitionen zu demonstrieren. Erst vor 3 Jahren hat er eigens ein Karnevalsgedicht für den Welfenhof komponiert. Es handelt von griechischen Göttern, die sich bei einem erotisch angehauchten Spiel vergnügen. Mythen und Legenden der Antike sind ein beliebtes Sujet leibnizscher Poesie und Prosa. Als 1702 das Gastmahl des Trimalchio aus dem Romanfragment Satyricon aufgeführt werden soll, übernimmt Leibniz in diesem Karnevalsamüsement nicht nur eine kleine Nebenrolle, sondern beteiligt sich maßgeblich am Drehbuch der Inszenierung. Hauptfigur der burlesken Komödie ist der neureiche Trimalchio, ein ehemaliger Sklave, gespielt vom Raugrafen Karl Moritz. Trimalchio, alias der Raugraf, benimmt sich bei dem im Leineschloss als Maskenbankett inszenierten Festessen tölpelhaft und geschmacklos. Beim Werben um die Dame seines Herzens erweist er sich, Leibniz notiert eigenhändig dazu die passenden Verse, als kleiner, feuriger Tarquinius für die große Lucretia, in Anspielung auf Hedwig Katharina von Winzingerode, Hofdame der Kurfürstin Sophie. Der auch in der Theodicee im poetischen Showdown auftretende, schmachvolle römische König gehört also zu den Lieblingsbösewichten des Dichters und Philosophen Leibniz.